Fritz. Podcast. Markus Richter. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute mit Markus Richter, der Hörspiel Blue Moon. Der Hörspiel Blue Moon bedeutet, wir haben uns eine Geschichte ausgedacht, ein Abenteuer könnte man sagen. Und bei diesem Abenteuer spielt ihr die Hauptrolle. Das heißt, es wird etwas geschehen, möglicherweise kommen Menschen dabei zu Schaden. Das ist schon im Hörspiel Blue Moon vorgekommen und ihr müsst dann aufklären, was es aufzuklären gibt und möglicherweise auch noch mehr entdecken. Thematisch geht es heute ab in den Weltraum, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal die ganzen Leute vorstellen, die dazu notwendig sind. So ein Hörspiel Blue Moon macht es ja nicht von alleine. Man braucht dazu jede Menge Rollen, die gespielt werden und deswegen sind heute zum Beispiel Daniel Hirsch zu Gast. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Und Magdalena Bienert. Hallo. Und Mats Leubner. Einen wunderschönen guten Abend. Der ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen muss. Aber sehr gerne. Super. Das sind nämlich die drei, die die Rollen spielen werden, die ihr nicht selber spielt. Das wird also eine Welt geben, die ich euch beschreibe. Darin werden Dinge passieren und Leute werden darin herumlaufen. Und diese drei Personen werden diese Leute spielen. Aber ihr merkt schon, etwas ganz Wichtiges fehlt noch. Das sind Geräusche. Die Geräusche macht Sebastian Simmert, der hier gerade durchs Studio stolpert. Ja, Entschuldigung. Macht nichts. Wir richten das hier alles gerade noch ein bisschen ein. Müssen ein bisschen Zusatztechnik reinschaffen. Und jetzt fehlt immer noch das Allerwichtigste und das seid ganz klar ihr. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Also der Anfang der Geschichte wird zwar von uns erklärt und ich erzähle auch kurz, worum es geht, aber es kann dann wirklich nur weitergehen, wenn ihr mitspielt. Wenn ihr nicht anruft und wir keine Spieler haben, dann ist das sozusagen wie der Film, wo der Vorspann da war und dann fehlt aber auf einmal die Hauptrolle. Dann hat man also so eine leere Szenerie rumzustehen und da passiert nicht mehr. Das heißt, ihr müsst jetzt wirklich anrufen 0331 70 97 110. Das tut auch nicht weh, das macht auch Spaß und man kann sich dabei nicht mal richtig blamieren. Also 0331 70 97 110 ruft ihr an und wir, während wir hier noch weiter ein bisschen Technik aufbauen, Leute einweisen und Flugzeuge zur Landung bringen, eine kleine Musik aus dem Soundtrack, der euch thematisch ein bisschen einstimmen soll auf den heutigen Abend aus dem Spiel Dead Space. Vom Soundtrack von Dead Space. Eine kleine Musik hier im Hörspiel Bemoon, wo wir heute euch eine Geschichte zu erzählen gedenken, wofür wir aber auch ein paar Mitspieler brauchen. Unter 0331 70 97 110. Wir haben ja ganz viele Leute im Studio und unglaublich viel Technik mit aufgebaut, um euch diese Geschichte erzählen zu können. Und es geht heute, so viel kann ich schon einmal erraten, um den Weltraum. Es geht nämlich darum, dass es jenseits vom Jupiter so einen kleinen Mond gibt, der ist voll eines seltenen Edelmetalls, Tiberium nennt sich das, und da gibt es eine große Industrieanlage und dieser Mond ist aber zum Unglück der besitzenden Firma, nämlich Calian, von einem Absturz von einem Asteroiden bedroht. Wenn der auf diesem Mond aufschlägt, ist die ganze Industrieanlage kaputt. Die Calian Inc., also die Besitzerin dieses Mondes, könnte man sagen, hat sich deshalb dazu entschlossen, naja, wir kaufen uns einfach mal ein altes Kreuzfahrtraumschiff, die Ushimira, und stürzen die auf diesen Asteroiden drauf und lassen sie gleichzeitig wie eine riesige Bombe explodieren. Und dieses Raumschiff wird also von einer Besatzung jetzt dorthin geflogen zu diesem Asteroiden. Aber da gibt es wohl ein paar kleine Probleme. Und die Besatzung, die auf diesem Mond ist, die soll jetzt zu diesem Raumschiff fliegen und da mal ein bisschen nach den Rechten gucken. Aber das kann sie natürlich nicht alleine, beziehungsweise diese Besatzung, die besteht aus euch. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Und ohne euch funktioniert die Geschichte nicht. Immerhin, einen haben wir schon, nämlich den Julius. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Du hast schon mal mitgemacht bei einem Hörspiel Blue Moon? Nein, aber ich habe auch fleißig mitgehört. Fleißig mitgehört. Du weißt also, wie es funktioniert. Ja. Jetzt scheinen sich anscheinend noch nicht alle Leute zu trauen, hier anzurufen und mitzuspielen. Kannst du denen mal kurz erklären, wie das funktioniert? Also das ist so, es wird eine Geschichte erzählt im Radio, wie so ein Hörspiel, nur dass man halt selbst mitentscheiden kann, ob das jetzt gut läuft und was die Person machen, und ja, und man muss auch selber Entscheidungen treffen und Sachen machen. Man kann auch, wenn man Pech haben, sterben. Mhm. Dann ist der Nächste dran. Mhm. Genau, es ist so, wenn es wirklich ganz grobe Fehler gibt, dann gehen Spieler schon mal verloren. Und gerade in den Weiten des Weltraums kann es ja schnell passieren, dass irgendwo jemand in einem dunklen, schwarzen Loch verschwindet. Deswegen brauchen wir noch reichhaltig Mitspieler unter 0331 70 97 110. Glücklicherweise hat Julius schon Gesellschaft, nämlich die Luise. Hallo Luise. Hey. Aus Pankow. Mhm. Du hast schon mal mitgespielt? Ja. Ja, wobei war das? Das war so eine Art Krimi. Und also wo man am Ende so in einer Quizshow gelandet ist. wo so eine Falte nach unten aufgegangen ist und man sich durch so eine Art, man musste sich durch diese Quizshow praktisch durchkämpfen, indem man Rätsel löst. Okay, und hast du dich da gut geschlagen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie das ausgegangen ist. Ist das gut ausgegangen? Es ist gut ausgegangen, aber ich war am Ende gar nicht mehr dabei, weil die Spieler wechseln sich ja ab, auch wenn sie nicht sterben. Okay, das stimmt. Immer zur halben Stunde ungefähr wechseln wir uns ab, damit jeder mal mitmachen darf. Das heißt 0331 70 97 110, und Luise, im Gegensatz zum Julius, warst du schon mal dabei und du hast noch einmal angerufen. Es scheint sich also irgendwie zu lohnen. Ja, es macht schon Spaß. Sehr gut. Das heißt, was sollen die anderen jetzt machen? Anrufen. Eine gute Wahl. Hört auf die Frau, sie weiß nämlich genau Bescheid. Und da gibt es tatsächlich auch schon einen dritten Kandidaten. So viel brauchen wir erstmal, das ist der Richard. Ja, hallo. Hallo. Hast du schon mal den Hörspiel-Moon gehört? Nee, leider nicht. Gehört, ja, schon. Gehört schon, aber noch nie mitgemacht. Nee. Was hat dich dieses Mal dazu bewogen, mitzumachen? Na, eigentlich so diese Weltraumgeschichte und dann der Dead Space Eingang, so, das war eigentlich so meins, ja. Ah, einmal in den Weltraum fliegen. Diesen Traum erfüllt sich Richard heute. Das könnt auch ihr, es geht ganz einfach. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Da sind immer noch zwei Sachen wichtig zu sagen. A, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit reinzukommen, auch wenn jetzt sozusagen diese drei, die jetzt am Anfang dabei sind, erstmal das Spiel bestreiten werden. Ihr könnt auf jeden Fall mitmachen. Und B, wir rufen euch gerne zurück. Ja, also ihr könnt einfach kurz hier anrufen, sprecht mit dem Kajetan, der sitzt draußen am Telefon, der nimmt euch auf, der beißt auch nicht, nimmt euch die Telefonnummer auf und ruft euch dann zurück, damit euch das irgendwie keine Kohle kostet. Und dann könnt ihr hier mitspielen. Ich fasse mal kurz die Geschichte zusammen, damit ihr so ein bisschen nochmal in Erinnerung gerufen bekommt, worum es geht. Es gibt also einen... Wir spielen im Jahr 2378, hatten wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Herr Schmidt, können Sie da mal? 2387. Ah, 2387, vielen Dank, Herr Schmidt. Und in diesem Jahr ist es so, dass auf dem Jupitermond Callisto eine große Industrieanlage installiert ist, die dort einen seltenen, seltsamen Rohstoff, das Tiberium, extrahiert, der dringend gebraucht wird und mit dem man sich dumm und dämlich verlieren kann. Und auf diesen Mond stürzt jetzt ein Asteroid. Das soll verhindert werden und deswegen hat die Firma, der dieser Jupitermond gehört, ein großes Kreuzfahrtraumschiff gekauft, was ausrangiert werden soll. Also kann man sich vorstellen, so wie die AIDA oder Queen Mary oder wie sie alle heißen, aber halt als Raumschiff und in so alt, dass es nicht mehr irgendwie unterwegs sein kann. Deswegen wurde es zu einer riesigen Bombe umgebaut und soll jetzt den Asteroiden sprengen. Dabei, das ist keine Selbstmordmission, muss man auch ganz klar sagen, sondern die Leute können natürlich vorher von dem Schiff runterkommen. Und ihr, also die Spieler, also in diesem Fall Richard, Julius und Luise, ihr seid Leute, die auf diesem Jupitermond gearbeitet haben, in dieser Industrieanlage. Konntet ihr mir bis hierhin folgen? Ja. Ja. Und ihr sollt während dieser Bombenaktion, während dieser Asteroid gesprengt wird, sollt ihr auf das Raumschiff auch gehen und dann mit den Leuten, die dort sind, zusammen das Raumschiff auch verlassen, in einem kleineren Raumschiff, um dann möglicherweise zurückzukehren oder woanders hinzufliegen, je nachdem, ob die Aktion gut ausgeht oder nicht. Ihr sollt auf jeden Fall nicht auf dem Mond bleiben, weil das sehr gefährlich ist. Möglicherweise klappt das alles nicht. Und bevor ihr den Mond verlasst, ruft euch die Firma aber noch an und ein leitender Mitarbeiter dieser Firma, den ihr allerdings noch nie gesehen habt, der aber sehr wichtig zu sein scheint, angesichts der Autorität, mit der er mit euch redet, gibt euch nochmal ein allerletztes Briefing und erklärt euch genau, was jetzt gerade abgeht und was ihr machen sollt. Herr Schmidt, Ihr Auftritt. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Mein Name ist Schmidt mit Doppel-T. Ich bin Oberkommandant für den Tiberium-Abbau auf Callisto von Callion Inc. Es gibt Probleme, Sie haben es ja wahrscheinlich schon in den letzten Memos gehört. Ich möchte es hier an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen. Also hören Sie bitte gut zu. Also, momentan ist es so, dass der Asteroid ASX3654X direkt auf Callisto zusteuert. Er hat einen Durchmesser von circa 2 Kilometern und das reicht aus, dass er bei dem Aufschlag die komplette Oberfläche des Jupitermonds zerstört, inklusive aller Tiberium-Abbauanlagen. Wir haben eine Evakuierungsaktion organisiert für Sie, das heißt, für Ihr Leben besteht momentan keine Gefahr. Um den Asteroiden zu zerstören, haben wir die Ushimira aufgekauft. Die Ushimira ist ein ausrangiertes Kreuzfahrtraumschiff. Wir haben die Ushimira samt Mannschaft quasi dazu beauftragt, den Asteroiden auszuschalten. Wie wollen wir das tun? Wir haben an 3 verschiedenen Stellen auf diesem Schiff hochaktiven Sprengstoff aktiviert, der mit 3 Terminals gezündet werden kann. Die Ushimira ist also quasi eine fliegende Bombe und gleichzeitig ihr Evakuierungsschiff. Es gibt allerdings ein Problem. Eigentlich war die ursprüngliche Rumpfmannschaft der Ushimira für den kompletten Sprengungseinsatz verantwortlich. Und sie hätten eigentlich einen wirklich angenehmen Urlaubstrip machen können. Sie wären nämlich zur Ushimira geflogen und hätten alle Annehmlichkeiten dieses alten Kreuzfahrtschiffs genießen können. Casino, Wellnessbereich und, und. Nur leider gibt's einen Haken. Scheinbar scheint 10 Leute auf diesem Schiff von der alten Mannschaft auf die glorreiche Idee gekommen zu sein, zu meutern. Wir haben ihnen pro Nase 100.000 Credits versprochen, aber irgendwie sind sie der Meinung, dass sie mehr wollen. Und solange sie das Geld nicht bekommen, weigern sie sich, die Terminals zu aktivieren. Ihre Aufgabe ist es nun, zu Ushimira zu fliegen und die Meuterer davon zu überzeugen, dass sie sie ans Terminal lassen, an die 3 Terminals, damit sie jetzt für die Sprengung verantwortlich sind. Das wird nicht so einfach passieren. Und wir verhandeln nicht mit Terroristen, denn die Meuterer haben eine horrende Forderung gestellt. Sie wollen pro Nase jetzt 500.000 Credits. Das geht natürlich überhaupt nicht. Verhandeln Sie mit ihnen irgendwie, aber kommen Sie möglichst billig aus der Nummer raus. Sie haben maximal 3 Millionen Credits zur Verfügung, aber bitte schöpfen Sie diese Bitte nicht aus. Sie können, wenn Sie mit ihnen verhandelt haben, melden Sie sich bitte umgehend bei mir, um die Überweisung zu bestätigen. Ansonsten, möglicherweise finden Sie auch andere Möglichkeiten, an die Terminals zu kommen. Aber machen Sie sich bitte nicht die Finger schmutzig. Ihre Aufgabe ist es weiterhin, an allen 3 Terminals die entsprechende Sprengung zu aktivieren. Ich sage Ihnen hiermit die Orte der Terminals auf dem Schiff an. Hören Sie gut zu. Die Terminals befinden sich im Casino, im Maschinenraum und auf der Brücke. Wenn Sie weitere Probleme haben, richten Sie sich an folgende Ansprechpartner. Captain Jonstott hier sollte noch auf dem Schiff sein. Ebenfalls wichtiger Ansprechpartner für die Terminals ist Tom Redshirt, er ist Maschinist. Und für alle weiteren biologischen Situationen auf dem Schiff oder die Einschätzung der Situation auf Callisto, richten Sie sich bitte an die Biologin Carla Jekyll. Hiermit ist das Briefing beendet. Wenn Sie Probleme haben und bitte nur in äußersten Notfällen, kontaktieren Sie mich. Over. Und damit erlischt der Bildschirm und Herr Schmidt ist verschwunden. Ihr packt eure Sachen zusammen und begebt euch dann, so wie es schon von vornherein geplant war, auf eine kleine, winzige Raumfähre, die gerade einmal stabil genug ist, um euch von dem Planeten zu diesem Raumschiff zu bringen, das im Orbit des kleinen Mondes seine Kreise zieht. Und kommt auch nach kurzer Reisedauer dort an und steigt aus und kommt in einer Lobby an, die ein bisschen seltsam wirkt, weil sie ist sehr groß, sie wirkt sehr luxuriös, aber ihr seid die 3 einzigen Leute, die in diesem riesigen Ding wirken. Fast so, als sei man ganz allein in einem riesigen Flughafen. Nur ihr seid da und ein kleines, seltsames Gefährt auf 4 Rädern, das euch aus komischen Kameraaugen, die ungefähr auf Kniehöhe angebracht sind, anguckt. Hallo, hallo, hallo, die Gäste sind da, endlich sind die Urlaubsgäste da. Herzlich willkommen hier auf der Ushimira. Mein Name ist Robby, ich bin der rasende Robo-Butler, stets zu Ihnen in Ihren Diensten, um Ihnen Ihren Aufenthalt hier auf der Ushimira möglichst angenehm zu gestalten. Ha, Sie sehen aber ganz schön geschafft aus. Ja, Sie haben sich Ihren Urlaub hier aber redlich verdient. Ich weiß, die Ushimira ist auf den ersten Blick ein wirklich großes und unübersichtliches Schiff. Deswegen bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ich kann Ihnen folgende Orte auf der Ushimira anbieten, zu denen ich Ihnen Führung anbieten kann. Folgende Orte stehen Ihnen als Mittelklasse-Urlauber momentan zur Verfügung. Der Zoo, das Casino, die Brücke, der Wellnessbereich und das Sonnendeck. Da wäre aber auch noch die Krankenstation und das Restaurant. Womit kann ich Ihnen dienen? Und jetzt seid ihr dran. Hat jemand eine Idee, wo wir hingehen könnten? Ja, die 3 Terminals sind doch im Casino, im Maschinenraum und auf der Brücke. Richtig. Der Maschinenraum steht uns nicht zur Verfügung. Also wollen wir ins Casino oder auf die Brücke? Naja, eher nicht auf die Brücke, weil da sicherlich die meisten bewaffneten Leute, denn da sind die Meuterer, denke ich mal. Okay. Wir können ja mal beim Casino vorbeigucken. Genau, und was haben wir denn überhaupt für Sachen bei? Na, ganz normale Arbeitsklamotten, also Arbeitsklamotten, ganz normale Freizeitklamotten. Ihr habt dort irgendwie euer Zeug dabei. Also ihr seid wirklich sozusagen nur normale angestellte Ingenieure auf einer Industrieverwaltungsanlage und seid jetzt irgendwie mit diesem seltsamen Auftrag betraut worden, aber ihr habt jetzt nichts Besonderes dabei. Also falls ihr irgendeine abgefahrene Ideen habt, können wir zwischendurch darüber sprechen, ob ihr es möglicherweise in der Tasche habt. Aber ich sag's gleich, irgendwie kugelrotzende Rotationsgewehre habt ihr auf jeden Fall nicht in der Reisentasche. Das ist schade. Ja, nee, weil das Briefing war ja auch so. Naja, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen ins Casino. Mhm. Ich auch. Gut, dann machen wir das doch. Na, dann müsst ihr das sagen, also nochmal kurz zur Erklärung. Wenn ihr etwas tun wollt, müsst ihr entweder sagen, wir machen das und das, oder wenn ihr, wie in diesem Fall, einem anderen Element im Spiel etwas mitteilen wollt, müsst ihr sagen, so okay, dann sagen, oder ich könnte einfach mit dem Roboter sozusagen sprechen. Hobby? Ja, steht zu Ihnen, in Diensten. Führ uns mal bitte zum Casino. Das Casino, eine gute Wahl. Hm? Wollen Sie gleich ein paar wohlverdiente Credits verspielen? Folgen Sie mir doch bitte hier durch diesen langen Gang. Oh, der ist aber lang. Und so schleppt euch Robby tatsächlich einen sehr langen Gang entlang, aber der nach kurzer Weile schon in ein kleines Förderband mündet, das euch ein bisschen schnelleren Schrittes durch das Schiff bringt. Ihr kommt in eine riesige Lobby mit bunten blauen Glassäulen. Alles ein bisschen seltsam und geisterhaft, weil es doch sehr verlassen wirkt. Dann betretet ihr einen weiteren Gang, der nochmal so ein Laufband hat, und dann steht ihr vor den Türen zum glücklichen Würfel, dem Casino der Ushimira. Das ist ein wenig seltsam. Die Tür geht auf und ihr seht einen großen Raum voller Spieltische, der aber erstmal gar keine Leute enthält. Trotzdem kommt überall dieses Stimmgewehr. Anscheinend haben sich die Schiffseigner dazu entschlossen, eine gemütliche Atmosphäre voller angenehmer Leute auch so zu erzeugen. Nun steht ihr in der Tür zum Casino. Was tut ihr? Wir gucken erstmal nach der Bombe, würde ich sagen, wo die denn liegt oder ob man die sieht. Nun ja, also ihr seht durch die Tür erstmal nur ein paar Roulette-Tische und mehr passiert da nicht. Es ist relativ groß alles. Ihr könnt da vielleicht, wenn ihr etwas sehen wollt, dort hineingehen. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal auf so eine Art Aussichtspunkt gehen und uns mal den Raum angucken und gucken, was da drin ist. Ein Aussichtspunkt geht ja also direkt in die Mitte des Raumes, auf die kleine erhöhte Plattform, die da ist, möglicherweise eine Bühne für eine Sängerin. Und seht dort, in diesem Raum gibt es Roulette-Tische und dann dahinter schließt sich noch ein weiterer Raum mit einarmigen Banditen an und da scheinen an der Bar auch irgendwie Leute zu stehen. Dann lass uns erstmal hinter die Bühne gehen, würde ich sagen. Na, hinter die Bühne geht schlecht, weil die Bühne ist in der Mitte des Raumes, so eine erhöhte Plattform. Ach so, ja. Genau. Vielleicht zu den Leuten an der Bar? Na, das ist ja die einzige Möglichkeit, also eilen wir mal schnell zu denen hin. Dann geht ihr also durch den Roulette-Raum mit den Roulette-Tischen in den Raum mit den einarmigen Banditen und kommt zu den Leuten an der Bahn. Alles relativ kräftig aussehende Menschen, Männer und Frauen, die euch misstrauisch anschauen und anscheinend nicht so richtig wissen, was sie von euch zu halten haben. Ey, sag mal, wer seid ihr denn? Was lauft ihr denn hier rum auf unserem Schiff? So Leute in eurer Uniform haben wir aber noch nie gesehen. Ihr seid nicht von hier, oder? Seid ihr mit dem Shuttle eben gerade gekommen? Ja. Dann seid ihr hier die Fritzen von Kalien, oder? Ja. Na also, da wunderbar, können wir mal mit euch sprechen. Pass mal auf, was wir nämlich nicht machen, ist hier für das bisschen Geld, was ihr uns geboten habt, weiter die Handschläge rühren, die ihr gerne haben wollt. Also ihr seid die 10 Leute. Wir sind hier die 10 Leute, die hier das Sagen haben. Und da kann euch keiner sonst was erzählen. Wir haben hier dieses Ruder in der Hand, Freunde. Ich habe mal eine Frage an euch. Ja, mal gerne. Ist denn ein Captain, ein Tom oder eine Carla bei euch? Ja, der Captain ist wahrscheinlich immer noch auf der Brücke und säuft sich da den Sumpf voll. Das ist unglaublich. Der, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Der denkt ja sowieso, wir wollen ihn alle ans Leder. Also dem könnt ihr überhaupt nicht mehr trauen. Die Carla wird wahrscheinlich in ihrem komischen Bio-Lab da rumhängen und weiß ja Geier was machen, keine Ahnung. Ist uns aber auch völlig egal, ehrlich gesagt, weil wir machen hier gar nichts mehr. Du machst gar nichts. Wir machen gar nichts mehr, solange wir nicht mal ein bisschen über Kohle reden können. Weil 100.000 Credits, Leute, da können wir uns mal sagen, ne, Freunde? Ja. Da machen wir nicht mehr mit. 100.000 ist zu wenig. 500.000. 10 Jahre war ich hier Animateur auf dem Schiff und hab den Clown gespielt. Und jetzt wollt ihr uns hier mit 100.000 abfrühstücken? Sag's ihm. Das könnt ihr aber mal schön vergessen hier. Ja, Frechheit. 10 Jahre. Also, braucht ihr denn eine schöne Abfindung quasi? Naja, ich sag mal, 500.000, da können wir dann drüber reden. Aber ohne 500.000, da sind wir nicht für zu haben. Pro Nase. Nur noch dazu, pro Nase. Oder pro Frau. Tut mir leid. 250.000, allerhöchstens. 250.000, das ist ja lachhaft. Hör mal, da fliegen wir gleich wieder zurück mit dem Kahn hier. Das könnt ihr aber erzählen noch, Junge. 250.000, dafür steht doch nicht mal auf hier. Ich habe zwei Kinder drüben auf dem Mars, die wollen irgendwann mal studieren. Hör dir das an, zwei Kinder und die wollen doch irgendwann mal studieren. Pass mal auf, wir haben hier die ganzen Jahre über gearbeitet für einen Hungerlohn, verstehst du? Und jetzt kommt hier so eine Firma, kauft den ganzen Kahn auf und will, dass wir das ganze Schiff verschrotten. Nun glaubt mal nicht, dass wir wissen, wie wichtig das für euch ist. Ihr wollt den Asteroiden weg haben, ne? Dann ist ja gar kein Problem, aber dann könnt ihr auch mal ein bisschen vom Blechen. Euer Verein, der hat das doch, das wissen wir doch, das lesen wir doch täglich in den Nachrichten, ne? Das wissen wir doch oder wissen wir das nicht hier? Sich einen Mond kaufen, Mann. Sich einen Mond kaufen. Wir haben einen Verhandlungsspielraum von 3 Millionen Credits, mehr nicht. Das ist schon... Also 3 Millionen, was ist das? Rechne mal aus, was haben wir da? Dafür kriegt man ja nicht mal einen halben Mond. Da könnt ihr doch nicht erzählen, dass ihr nur 3 Millionen habt. 300.000, 3 Millionen. Da habt ihr doch letztens an der Börse, da habt ihr das Ganze, habt ihr doch locker da verschemmelt, den ganzen Kram. Da machen wir nicht mehr. Also 300.000, ein bisschen wenig, Freunde. Ich habe mal eine Frage an euch. Na, frag mal. Wie wollt ihr denn sonst verdienen? Was habt ihr denn sonst noch für Geld? Ich meine, ohne unser Geld würdet ihr ja auch den Bach runtergehen, also... Ja, nu, ich sag mal, uns tut das sicherlich nicht ganz so weh, wenn der Asteroid da auf eure schöne Tiberiummine da drauf knallt, ne? Das ist uns jetzt relativ egal. Na, ihr kriegt kein Geld sonst. Naja, sagen wir mal 300.000 und dann noch einen schönen Job hinterher, damit ihr noch Arbeit habt danach, oder was? Mit unseren Abschlussfluch? Ne, hier haben wir eigentlich Feierabend danach, oder? Oder wie sieht das aus, Freunde? Ich mein... Was soll das heißen? Wir werden doch hier nicht freiwillig in eure komischen Tiberiumminen hier unter Tage schuften für 5 Credits die Stunde. Das ist ein guter Gedanke. Nee, das wollen wir auch nicht. Also wir sind bei 500.000. Das ist unser Angebot. Euer Angebot? Unser Angebot. Ja, das ist mir ein bisschen zwecklos gerade zu diskutieren. Wollen wir erstmal zur Brücke oder in den Maschinenraum? Nee, lass uns doch mal kurz aushandeln hier, würde ich sagen. Nee, ich glaube, das macht zurzeit keinen Sinn, weil die beharren so sehr auf ihren Preisvorstellungen. Was macht das? Ist gerade echt nicht möglich, da irgendwas rauszuhören. Ich habe eine Idee, und zwar der Captain, der ist ja sowieso vorgesoffen, dass wir entweder Tom oder Carla suchen, aber die haben uns immer noch nicht gesagt, wo Tom ist. Tom ist doch nicht im Maschinenraum, der ist doch ihr Dings Maschinist oder sowas. War das der Maschinist? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal nach der Carla. Naja, oder zur Brücke mal gucken. Ja, der ist ja vorgesoffen. Okay, jetzt habt ihr 3 Leute, 3 Meinungen, das ist ja fast so geil wie mit Juristen, entscheidet euch mal. Also ich bin für den Maschinenraum. Oder wir machen noch ein Briefing mit dem Schmidt, ob der Konzern nicht ein anderes Kreuzfahrtschiff hat, wo die dann danach Arbeit haben. Das wäre auch gut. Ja, das macht jetzt, glaube ich, auch keinen großen Unterschied. Naja, meinst du nicht? Wenn die danach Arbeit haben? Da wir den Maschinenraum nicht können und die auch nicht ist, müssen wir uns irgendwo hinbewegen. Die Frage ist jetzt nur, wohin? Was sagen wir, Konzern, mit dem wir arbeiten, der wird mir immer unsympathischer. Eure Meinung? Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. So, was wollt ihr denn nur machen? Ja, oder zur Krankenstation. Zur Krankenstation? Ja, und genau, da wäre ich dabei. Ist. Da würde ich erst hingehen, wenn die versucht haben, uns zusammenzuschlagen oder so. Also ich würde den Maschinenraum ernsthaft probieren. Ja, da können wir aber nicht rein. Naja, wir wissen nicht, wo der ist. Wir können ja diesen Roboter fragen, wo der ist. Machen Sie weiter. Na, also Leute, ihr müsst auf jeden Fall eine Entscheidung treffen. Genau, na, ich... Und mit dem Roboter kann man tatsächlich immer sprechen. Das ist jetzt also nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Robby? Okay. Ja, liebe Gäste, haben Sie sich gut amüsiert hier im Casino? Was kann ich für Sie tun? Was brauchen wir, um zu dem Maschinenraum zu kommen? Um in den Maschinenraum zu kommen. Nun, das ist aber eigentlich nicht das richtige Areal für einen Mittelklasse-Touristen. Also, ich könnte Sie zum Maschinenraum führen und vor Ort müssten Sie sich dann an den Maschinisten Tom Redshirt wenden. Also, dann könnten wir also doch zum Maschinenraum hingehen und uns da rein bewegen. Ja. Das wäre prinzipiell möglich. Möchten Sie dies tun? Ja. Ja. Ja. Dann folgen Sie mir doch bitte. Aber bitte entschuldigen Sie, der Gang zum Maschinenraum ist leider nicht ganz so gemütlich, wie es hier im Casino aussieht. Na, das ist nicht so schlimm. Und dann führt euch der Roboter durch einen langen Gang weg vom Casino, vorbei am Restaurant, dann durch eine scharfe Biegung in einen Gang, der auf einmal gar nicht mehr so schön ausgemalt ist, wo keine Pflanzen mehr rumstehen, es ist nur noch kahler Beton, sieht es fast aus. Und dann steht ihr auf einmal vor einer großen, sehr massiv aussehenden und mit einem riesigen Schild, auf dem steht: Unbefugten ist der Zutritt verboten. Tür, die eine Tür ist, vor der ihr steht. Und was man mit der Tür machen kann, das klären wir hinterher. Und zwar genau nach den Nachrichten mit nach dem Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr, das wir jetzt erstmal einschieben müssen. Und ihr könnt natürlich weiterhin anrufen, um bei diesem Hörspiel Blue Moon zu machen unter 0331 70 97 110. Fritz, Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute mit Markus Richter und einem riesigen Team, das ganze Studio hier besetzt hat, um euch einen Hörspiel-Blue Moon zu ermöglichen. Ein Blue Moon, bei dem wir euch eine Geschichte erzählen, die ihr lösen müsst. Es geht heute darum, dass ein Asteroid einen bewohnten Mond bedroht und in die Luft gesprengt werden soll. Allerdings ist die Besatzung dieser fliegenden Bombe, nämlich ein umgebautes großes Raumschiff, der Meinung, naja, also die Kohle, die wir bekommen, ist eigentlich gerade nicht gut genug. Deswegen sind jetzt Leute, die auf diesem Mond gearbeitet haben, zu diesem Raumschiff geflogen und sollen da mal nach den Rechten schauen. Diese Leute sind Richard im Moment, Julius und Luise. Hallo und willkommen zurück. Moin. Willkommen zurück. Und die können aber nur noch ein bisschen mitspielen und dann dürft ihr, wenn ihr wollt, unter 0331 70 97 110. Und die drei haben sich in diesem Raumschiff schon ein bisschen umgeguckt, sind auch tatsächlich schon auf die ganzen Leute gestoßen, die meinten so, nee, wir wollen diese Bombe eigentlich nicht aktivieren, erst wollen wir nochmal ordentlich Kohle sehen. Und die waren auch so vehement, dass die drei hier gesagt haben, so, naja, wir gucken uns erstmal nach was anderem um. Unter anderem sollten sie im Maschinenraum nach einem gewissen Tom Redshirt suchen und haben sich von einem Roboter jetzt bis zur Tür des Maschinenraums bringen lassen. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt wieder einsteigen. Und während die hier vor der Maschinenraumtür stehen und komisch auf den kleinen Roboter gucken, der ihnen wahrscheinlich gleich noch was sagen wird, könnt ihr anrufen. 0331 70 97 110. So, hier sind wir auch angekommen. Tada! Dies ist die Tür zum Maschinenraum. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass hier mein Verantwortungsbereich endet. Richten Sie sich bitte für weitere Informationen an den Maschinisten Tom Redshirt. Viel Spaß noch auf der Ushimira. Darf ich kurz was sagen? Und damit verschwindet der kleine Roboter den Gang entlang und ihr steht vor dieser großen, nicht unbeeindruckenden Tür. Also ich finde den Konzern, für den wir arbeiten, mittlerweile extrem unsympathisch. Ich meine, wir sind einfache Angestellte und werden einfach mal losgeschickt, um sogenannte Terroristen irgendwie aus dem Weg zu räumen, sag ich mal. Und ja, ich verstehe irgendwie nicht mehr so ganz, was das soll. Und ja, irgendwie werden mir die Kerle, die da in der Bar sitzen, immer sympathischer. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich für diesen Konzern weiterarbeiten sollten, weil die scheinen ja schon ganz schöne Kapitalisten-Arschlöcher zu sein. Ja, wenn wir jetzt aber selber meutern, dann können wir unsere Familien aber auch nicht ernähren, ne? Unsere Familien sind auf dem Mond. Ja, die müssen wir retten. Und ich glaube nicht, dass ich die einfach so... Also ich möchte das kurz klarstellen. Auf dem Mond befindet sich tatsächlich niemand mehr. Da gibt es nur ein paar Leute, die diese Industrieanlagen bedient haben. Das seid ihr halt. Und was auch immer mit dem Mond passiert, Menschenleben sind definitiv nicht in Gefahr, weil alle Menschen, die dort waren, sind jetzt auf dem Weg zu diesem Schiff oder halt schon auf dem Schiff drauf. Das ist aber recht leer, dieses Schiff. Ja, das ist zwar ein Mond, aber sozusagen diese Industrieanlagen sind zum großen Teil vollautomatisch. Das heißt, da sind wirklich nicht viele Leute da. Na gut, dann würde ich sagen, wir klopfen mal an, weil reingehen, da kriegen wir bestimmt mächtig Ärger, deswegen würde ich erstmal sagen, dass wir anklopfen. Okay. Ihr klopft also an die große Tür. Passiert nicht. Niemand da. Dann würde ich sagen, wir machen die Tür auf und schreien einmal richtig laut rein. Naja, wir müssen erstmal den Maschinisten suchen. Ist die Tür überhaupt offen? Das findet ihr nur raus, indem ihr es probiert. Dann lass uns die Tür aufmachen. Tatsächlich, die Tür öffnet sich. Vor euch ein dunkler Maschinengang mit so einem Gitter, auf dem man langgehen kann, über seltsame Maschinen, die unten im Abgrund sich drehen. Düsteres rotes Licht. Na, lass uns erst mal reinrufen. Wie hieß der Maschinist? Tom Redshirt, wa? Ja, Tom Redshirt, genau. Dann lass uns einfach mal rufen, vielleicht ist er da. Ich glaube, wir kriegen Ärger, wenn wir einfach so reingehen. Vielleicht wirft er uns raus. Ja. Na, ruf mal. Okay, hey Tom. Tom Redshirt, Tom. Eure kleinen müden Stimmchen hallen einen kleinen Zentimeter in die Tür hinein und verklingen dann schnell im Sound der Maschinen. Na, supi. Dann gehen wir weiter erstmal und suchen das Terminal. Ihr geht also auf dem kleinen Steg über den großen Maschinen immer tiefer in das Halbdunkel hinein. Es ist ein bisschen unheimlich. Oh ja. Und es fühlt sich gerade so an, als sei hier noch jemand. aber ihr könnt nichts sehen. Aber war da nicht ein Schatten in der Ecke? Ihr kommt an eine Kreuzung. Nach links und nach rechts. Gibt es irgendwo einen Lichtschalter? Naja, gehen wir nach links hin. Weiter. Ja, nach links, okay, nach links. Und da bricht aus dem Schatten ein riesiges Tier, fällt über Julius her und zerfleischt ihn und zieht sich ins Dunkel zurück. Julius, vielen Dank fürs Mitspielen. Wow. Was soll der Mist? Wo kommt das Tier her, verdammt? Hier steht's. Auf dem Steg. Nur noch ein paar nasse Flecken zeugen davon, dass ihr gerade noch zu dritt wart. Ja. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Terminal weiter. Wir gehen sofort weg. Na, dann laufen wir nach rechts weiter, die Kreuzung. Ihr lauft also tiefer in den Maschinenraum hinein. Genau. Es wird nicht besser. Dadurch, dass ihr jetzt nur noch zu zweit seid. Und hat sich da nicht gerade wieder ein Schatten bewegt. Was ist das? Jetzt unnötig Panik zu machen, ist doch auch nicht hilfreich. Schlängelt sich da nicht? Etwas? An einem Bein entlang? Richard! Hast du es bemerkt? Die Schlange, die dich gerade in den Fuß gebissen hat? Dir wird ganz blümerant zumute. Auf einmal wird alles so schön bunt. Luise verwandelt sich in eine große lila Dämonin mit langen Schwingen. Was passiert dir hier? Richard, was ist los mit dir? Oh Gott. Vielleicht hat die Schlange halluzinogenes Gift abgesondert oder so. Aus dem Abgrund der Maschinen steigen schwarze Engel, um deine Seele zu fressen. Richard, was ist los mit dir? Oh Gott, was ist los hier? Verdammt, ich muss hier raus aus dem Maschinenraum. Insekten zerreißen deine Haut und quellen aus deinen Augen. Richard, was ist los mit dir? Vielen Dank fürs Mitspielen. Und damit sinkt er zu Boden. Nee, oder? Tot. Schaum vorm Mund. Blut läuft aus seinen Ohren. Bin ich ganz alleine. Luise, was tust du jetzt? Och Mann, das ist doch nicht fair. Das finde ich echt nicht in Ordnung, dass ihr mich jetzt alle alleine gelassen habt. Ich würde sagen, ich gehe ganz schnell aus diesem verdammten Maschinenraum wieder raus. Eine gute Wahl! Wenn ich heute jemals etwas gehört habe, war das eine gute Wahl. Du verlässt schnell einen Schritt in den Maschinenraum, lässt die Tür hinter dir ins Schloss fallen, atmest einmal tief durch und du fragst dich, oh mein Gott, was war das? Glücklicherweise ist man beim Hörspiel Blue Moon nie lange alleine. Verstärkung trifft ein. Hallo Maxi. Hallo. Du hast schon mal mitgespielt oder zugehört? Ja, ich habe schon mal zugehört, aber noch nie mitgespielt. Du weißt aber grob, worum es geht. Ja, ich weiß es grob. Und du weißt auch, was du tun kannst, nämlich selber mitspielen. Genau. Und dann haben wir da noch den Steven. Hallo Steven. Hallo. Du hast schon mal mitgespielt? Nee, habe ich noch nicht, nee. Du hast aber gerade zugehört und weißt grob Bescheid, worum es geht? Genau. Kannst du kurz zusammenfassen, welchen Stand wir gerade haben? Wir sind gerade aus dem Raum rausgegangen. Und ja, jetzt geht's wieder. Okay, ich muss an dieser Stelle feststellen, dass die Verbindung zu Steven echt schlecht ist. Der Redakteur vorne vor der Scheibe wird nochmal versuchen, eine weitere Telefonverbindung herzustellen und wir nehmen so lange David mit hinein. Hallo David? Hallo. Du hast schon mal mitgespielt oder zugehört? Zugehört, heißt der. Kannst du zusammenfassen, worum es gerade geht? Das Raumschiff soll den Asteroid sprengen. Die Arbeiter auf dem Raumschiff haben das Schiff übernommen, sie sind bewaffnet. Und jetzt sind wir gerade im Maschinenraum und suchen den Engineer. Tatsächlich seid ihr wieder vor dem Maschinenraum, denn zwei Leute sind gerade umgekommen, weil sie von seltsamen Wesen im Maschinenraum angefallen wurden. Und ihr seht, die Mitspielerfluktuation im heutigen Hörspiel Blue Moon kann relativ groß sein. Das heißt, was ihr jetzt tun solltet, wenn dieser Rollenspielbund Hörspiel Blue Moon zum Ende kommen soll, ist folgendes. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Denn ich werde den Verdacht nicht los, dass wir heute an diesem Abend noch ein paar weitere Mitspieler brauchen. So, ihr drei, Luise, völlig schockiert. Zwei ihrer Kumpane sind gerade abhanden gekommen. Von seltsamen Tieren, gebissen und zerfleischt. Ihr steht vor dem Maschinenraum. Ihr wisst, es geht eigentlich darum, dass dieses Kreuzfahrtschiff in eine riesige Bombe verwandelt werden soll, die einen Asteroiden sprengen soll. Der Maschinenraum scheint sehr gefährlich zu sein. Ihr wisst, es gibt noch einen Captain auf diesem Schiff, es gibt ein Casino, wo die meuternde Besatzung ist, und es gibt irgendwo noch eine Frau, die in einem Biolabor irgendetwas tut. Was wollt ihr jetzt tun? Ist der Roboter noch da? Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ihr könnt ihn vielleicht rufen. Bobby! Hallo! Ah, wurde ich da gerade gerufen? Ha, da sind Sie ja wieder. Hat's Ihnen gefallen im Maschinenraum? Konnten Sie mit Tom Redshirt sprechen? Ah, Sie sehen ein bisschen blass aus. An dieser Stelle könnte ich Ihnen das Sonnendeck empfehlen. Oder möchten Sie vielleicht woanders hin? Ja, wo ist denn diese Carla Jekyll? Ja, genau. Carla Jekyll, unsere Bord-Bio-Ingenieurin. Sie befindet sich in der Regel auf der Krankenstation. Dann gehen wir dahin. Ach, Sie möchten auf die Krankenstation? Ja. Dann folgen Sie mir bitte. Okay. Ich bin etwas traumatisiert und mental geschädigt, also es ist nötig. Da sind Sie doch auf der Ushimira genau richtig, um sich mal so richtig zu entspannen. Ja, absolut. Und so führt euch der Roboter zu durchlange Gänge, zu einer ganz klassischen weißen Tür mit einem roten Kreuz darauf. So, und auch hier endet wieder mein Verantwortungsbereich. Für weitere Fragen steht Ihnen Carla Jekyll jederzeit gern zur Verfügung. Viel Spaß noch. Vielleicht sollten wir mal anklopfen. Hoffentlich ist die Krankenstation nicht auch so ein Mörderraum. Ja, das wollen wir jetzt mal hoffen. Klopfen wir mal. Und die Tür öffnet sich mit einem Zischen. Und ihr betretet etwas, was ihr jetzt auf den ersten Blick nicht als Krankenstation erkannt hättet. Das ist eher so eine Art übergroßes Herbarium. Es gibt zwar überall kleine Krankenliegen und Schränke und Tische mit Dingen und Apparaturen, die hin und her gurgeln, aber es stehen auch überall Grünzeugblumen. Und dazwischen eine Frau, etwas ausgemergelt, mit hektischem Gesichtsausdruck und unsauberen Haaren, die hin und her läuft und sehr geschäftig wird und euch erst nebenbei bemerkt und dann überraschend guckt und euch anschaut. Hallo? Hallo Carla. Hallo. Kennen wir uns? Nein, aber wir sind von dem Konzern auf das Schiff geschickt worden, um die Meuterer davon zu überzeugen, dass sie die Terminals freigeben bzw. wieder bedienen. Und ja, wir haben schon zwei Leute verloren im Maschinenraum. Da würde mich erstmal interessieren, was da los ist. Und ja, ob Sie vielleicht eine Idee haben, was wir machen können wegen den Leuten, die Terminals blockieren. Eins nach dem anderen. Was soll denn im Maschinenraum los sein? Habt ihr nicht Tom getroffen? Nein. Nein, leider nicht. Sondern? Da war ein sehr schlimmes Monster dort. Ein was? Ein Monster. Ein Monster im Maschinenraum? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, irgendein Tier, was einen von uns zerfleischt hat und der andere wurde von einer Schlange gebissen und ist also er hatte erst Halluzinationen und ist dann gestorben. Oh, das klingt nach meiner Freundin, der Phasennatter. Was? Und die Monsters kann eigentlich nur der Tantrumbär sein. Nun, das ist ja ein Raumkreuzfahrt, Amüsierschiff. Es gibt einen Zoo, wo diese Tiere eigentlich sicher verwahrt sein sollten. Aber wie es scheint, ich meine, wer kann es ihnen verübeln? Auch sie wollen in die Freiheit. Das heißt, sie sind ausgebüxt und laufen im Maschinenraum frei umher. Ja, sie sind tatsächlich etwas gefährlich. Die anderen Tiere sind weitaus liebenswürdiger. Aber wer kann es ihnen verübeln? Denn immerhin sollen die armen Tiere mit in den Tod gerissen werden. Ach, es ist eher ein ganzes Elend. Statt diese seltenen, wundervollen Geschöpfe umzusiedeln, werden sie einfach gnadenlos mit in den Tod geschickt. Wer hat es beschlossen? Na, sie müssen natürlich auf der Ushimira verweilen. Ich meine, wer würde diese Tiere mitnehmen? Sie würden einfach mit explodieren. Boom! Dabei sind sie doch einfach nur Geschöpfe. Sie können doch gar nichts dafür. Dieser Zusammenstoß. Der Konzern beschlossen. Der Konzern. Diese ganze Bande hier, diese geldgierigen Meuterer. Und dieser senile Captain, die haben doch alle keine Ahnung. Kein Fünkchen Liebe haben diese abgestumpften Amöben in ihren ungewaschenen Körpern. Seid ihr für Liebe? Ich meine, ja. Darum sind wir doch geboren. Der Zusammenstoß zwischen Asix, dem unglaublichen Asteroid, und Callisto, dem wunderbaren Jupitermond, muss unter allen Umständen und auf alle Fälle stattfinden. It's magic. Es ist doch ein astraler Akt der Liebe. wie ein inniger Kuss zwischen Romeo und Julia. Sie dürfen nicht, aber sie können auch nicht anders. Love is in the air. Ich meine, nur so kann doch neues Leben geschaffen werden, wie einst Mutter Erde. Begreift ihr das nicht? Don't be afraid. Haben Sie denn eine Ahnung, wo wir Tom Ratchett finden können? Der Maschinenraum. Er ist nur Maschinenraum, außer der Tantrumbär hat ihn gefressen. Ja, es sieht anscheinend so aus. Wir haben ihn da nämlich nicht entdecken können. Aber kann man sie nicht einfangen, die Monster? Einfangen, ja. Nun gut, es gibt ein paar Mittel, die wir haben. Nicht so einfach. Aber ja, theoretisch könnte man sie wieder einfangen. Aber ich meine, wenn die Tür zubleibt, ich gehe da eh nicht rein. Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Nicht nochmal. Sie wollen uns reinschicken zum Tom Ratchett, obwohl diese Viecher da drin sind. Das geht ja nicht. Wenn Sie mit Tom sprechen wollen, müssen Sie wohl oder übel im Maschinenraum. Ich könnte Ihnen auch einen Elektroschocker für den Tantrumbär mitgeben, wenn Sie drauf bestehen. Aber ja, ohne mich, ich bleib hier. Wollen wir nicht erstmal mit dem Captain sprechen? Ich habe keine Lust, gleich sofort wieder in diesen Maschinenraum reinzugehen. Oh, für nix. Ob das eine gute Idee ist? Na, wir können es ja probieren, selbst wenn er besoffen ist. Wir sind zu dritt. Ja, versucht nur euer Glück bei diesem. Ja, ja, gehen wir mit dem Captain. Dann machen wir das mal. Gut. Okay. Und so verlasst ihr das grüne Herbarium mit der verrückten Frau. Ich fand die cool. Steht auf dem Gang, wo euch ein kleines, süßes Gefährt auf ein paar Rädern anguckt und zu fragen scheint. Ah, hallo. Schon wieder fertig? Sie sind aber ganz schön umtriebig. Dabei haben Sie die tollsten Decks doch noch gar nicht entdeckt. Wir haben doch noch einen super Wellness-Bereich. Wollen Sie zufällig dahin? Nein, nein. Wir wollen zum Kapitän. Zur Brücke. Ach, zur Brücke. Komische Orte für Urlauber, gebe ich zu. Aber naja, Ihr Wunsch ist mir ein Befehl. Bitte folgen Sie mir. Mr. Roboter, heißen Sie vielleicht Claptrap? Nein, ich heiße nicht Claptrap. Das ist mein Cousin. Ah, okay. Sie müssen wissen, der Captain ist wirklich ein ganz besonderer Mensch. Er stammt aus einer alten Seefahrerfamilie. Wissen Sie, damals, in der Vergangenheit, wo die Menschen auf der Erde noch auf See mit Booten herumgefahren sind. Ich habe gehört, sein Urgroßvater war einst ein Seefahrer. Und so erzählt euch der kleine Robby-Roboter Geschichten vom Seemannsgarn, führt euch diesmal eine Treppe hinauf, einen Fahrstuhl hindurch, der sehr lange nach oben zu fahren scheint, und lässt euch dann vor einer weiteren Tür, die so aussieht, als würde sie normalerweise nicht durchschritten werden, und sagt... Jetzt sind Sie mal... Zuständigkeitsbereich. Ja, Sie haben recht. Viel Spaß noch auf der Ushimira. Nun, jetzt steht ihr vor einer weiteren Tür, in einem weiteren Gang und denkt euch, what now? Und müsstet mir sagen, was ihr... Anklopfen. Ja, hey! Ich glaube, wir haben ihn. Ich höre es klopfen. Kommen Sie rein, wenn es kein Maurer ist. Oh, er ist besoffen. Jo, jo, jo, der Buddel voll rum. Fick nicht nur noch einer. Egal, lass uns reingehen. Da gehen wir mal rein. Ja. So öffnet ihr die Tür, Holzfurnier, aber trotzdem elektrisch. Und steht in einer großen Brücke, riesige Monitore, unglaublich viele Regler. Ein alter, fülliger Mann mit einer Flasche Schnaps hinter einem grün schimmernden Schleier. Na, schönen guten Tag, Freunde, wer seid ihr denn? Wir sind die, die Meuterer überreden sollen, die Terminals freizugeben. Die Meuterer! Diese elenden Hunde haben mich verraten. Mich und ihr Schiff. Früher, müsst ihr wissen, früher gab das sowas nicht. Früher, ja, als mein Urgroßvater noch zur See gefahren ist. Ach, da war er anders. Da gab das noch Ehre. Ein Kodex gab das da. Da ist man nicht einfach vom Schiff gegangen, weil einer gesagt hat, ich geb dir Geld. Das gab's nicht. Früher, da war das alles anders. Aber was wollt ihr denn jetzt überhaupt hier? Ein Schluck könnt ihr nämlich gerne haben. Und eine Flasche voll rum. Nee, wir wollten eigentlich fragen, ob Sie vielleicht eine Idee dazu haben, wie wir die davon überreden können, von den Terminals wegzugehen. Oder die wieder zu lahmen. Von den Terminals wollt ihr die Jungs da wegkriegen? Oder das Schiff in die Luft zu jagen, ne? Ja, ja, so läuft das. Da fährst du 29 Jahre zur See und dann kommst du Konzert und kaufst dir deinen Lumpf ab. Nur um das alle dann in so einen Asteroiden reinzuhauen. Das ist traurig, sag ich euch. Ganz traurig ist das. Aber mich fragt ja keiner. Nee, da entscheiden sich die Bengels einfach dazu, das Schiff zu übernehmen. Und dann den ganzen Klumpatsch in so einen Asteroiden reinzuhauen. Das ist schade. Das ist ganz, ganz schade. Was wollt ihr? Bestimmt mehr Geld wollt ihr, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Einiges mehr. Und so viel haben wir leider nicht. Also so viel wird uns nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe ja den Verdacht, dass der Konzern um einiges mehr Kohle hat, aber einfach keine Lust hat, dich zu bezahlen. Und wenn die alle das Geld der Welt hätten. Ihr müsst eine Sache müssen bedenken. Die Jungs da im Casino, die sitzen nur auf einem Terminal, ne? Der andere, der ist hier, aber dann sage ich euch gleich, da kommt ihr nicht ran. Nicht warum? Ohne eine Entscheidung. Ich lasse da keinen ran, wenn die Entscheidung nicht gefallen ist. Aber es geht um Leben und Tod vielleicht. Es geht um Entscheidung. Natürlich geht das um Entscheidung. Aber die Jungs da wollen das Ding ja nicht in den Asteroiden hauen. Die wollen ja Geld. Und ich, naja, da können wir später nochmal drüber reden. Der dritte Terminal, das wisst ihr wohl auch, der ist ja in dem Maschinenraum, ne? Da gehe ich nicht nochmal rein, auf gar keinen Fall. Nee, erstmal einen großen Bogen drumherum. Aha. Hätten Sie vielleicht irgendwelche Waffen für uns? Weil da ist so ein seltsamer Bär drin und eine Schlange. Schlange? Ja, also davon weiß ich nichts. Ich sitze hier seit 3 Tagen drin und trinke mir ein. Aber das Ding ist, wenn ihr hier an meinen ran wollt... Da muss ich gerade mal drüber lachen. An mein Terminal, das funktioniert nur, wenn ihr die anderen beiden Terminals aktiviert habt. Sonst ist das hier auch nichts für euch. Aber ich kann euch vielleicht... Habt ihr mit der Carla mal geredet, wenn ihr sagt, da ist irgendeine Schlange in dem Maschinenraum drin? Ja, dann müsst ihr mit der Carla drüber reden. Die kann euch da vielleicht irgendwas geben. Sie hat gesagt, sie kann uns einen Elektroschocker geben. Für die Schlange. Also es ist ein Bär und eine Schlange. Und die können wir wohl irgendwie kaputt machen, aber wir dachten, es wäre vielleicht sinnvoll, erstmal hierher zu kommen, dass sie uns dann vielleicht noch irgendwas zu sagen können, dass sie nicht wieder in diesen gruseligen Maschinenraum reinlaufen müssen, wo zwei von uns gestorben sind. Ich bin nur alt und gebrechlich und auch nicht mehr ganz nüchtern, das sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Da müsst ihr euch, wenn ihr die Terminal da, wenn ihr ran wollt, dann müsst ihr erst die anderen beiden aktivieren, ansonsten geht da gar nichts. Ich lasse euch da nicht durch mein Kraftfeld. Okay. Ja, Sie haben doch sicher irgendeinen Waffenschrank, oder? Sie sind der Captain. Nee, ich bin der Captain von einem Schiff, das irgendeine Firma in irgendein Asteroid reinrammen will, da kann ich nichts für. Ja, die ist alles so traurig, ist das traurig. Früher, mein Urgroßvater, der ist zur See gefahren. Das war doch wilde Zeiten, war das, sag ich euch. Das waren wilde Zeiten. Ach, waren das helle Zeiten. Der Kapitän sinkt auf seinem Sessel zusammen, nimmt einen kräftigen Schluck aus seiner Flasche und scheint sich in einen alkoholgeschwängerten Halbschlaf zu begeben. Und ihr steht etwas ratlos auf der Brücke eines riesigen Kreuzfahrtraumschiffs herum, von dem ihr den Auftrag bekommen habt, es in einen Asteroiden hineinzusteuern oder zumindest dafür zu sorgen, dass die 3 verschiedenen Terminals, die auf diesem Schiff verteilt sind, dermaßen aktiviert werden, dass die Bombe endlich scharf ist. Aber ich weiß leider gar nicht, ob ich überhaupt noch für den Konzern arbeiten will. Ja, ehrlich, das ist heimlich. Ich würde sagen, wir deaktivieren das Kraftfeld und steuern das Raumschiff weg vom Asteroiden. Das Kraftfeld deaktivieren wird insofern schwierig, als dass man das Kraftfeld nur dann deaktivieren kann, wenn man innerhalb des Kraftfelds ist, also da, wo der Captain ist. Ja, also ich sag nur so, da müsstet ihr möglicherweise eine andere Idee haben oder den Captain irgendwie überzeugen oder vielleicht ruft noch einfach jemand an. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Denn immerhin ist das ja hier der Hörspiel-Bemuhen, wo wir auch eure Mithilfe brauchen unter 0331 70 97 110. Die Situation ist gerade ein bisschen festgefahren, will mir scheinen, weil mit den Meuterern, die ein Terminal besetzen, kommen die Leute nicht so richtig klar. Die waren zu viele. Im Maschinenraum, wo sie ein weiteres Terminal befinden soll, da gibt es gefährliche Tiere. Und es gibt zwar jemanden, der ein Gegenmittel kennt, aber mit dem hat man sich auch noch nicht so richtig geeinigt. Und schlussendlich gibt es das dritte Terminal auf der Brücke, wo ein besoffener Kapitän rumhängt. Aber der hat gesagt, solange ihr die anderen beiden nicht geklärt habt, keine Chance. Was soll jetzt passieren? Das könnt nur ihr entscheiden, wenn ihr anruft unter 0331 70 97 110. Fritz. zwei Sprechstunden. Vom Ort her nicht ganz passend, aber zumindest thematisch. Ein kleiner Track aus dem Film Tron von Daft Punk hier im Hörspiel Blue Moon, wo es heute darum geht, dass ihr eine Geschichte lösen müsst, die wir uns für euch ausgedacht haben, zusammen mit vielen Leuten, die im Studio sind, um verschiedene Rollen zu spielen und sogar jemand, der extra Geräusche für euch gebaut und angefertigt hat. Und die Geschichte dreht darum, dass es ein riesiges Raumschiff gibt, das in einen Asteroiden gesteuert werden soll, der wiederum droht, auf einen Mond zu stürzen. Aber die Besatzung des Raumschiffes denkt sich so, naja, eigentlich haben wir unser Raumschiff vielleicht doch ein bisschen lieber, oder wir wollen zumindest mehr Kohle von den Leuten, die das zur Explosion bringen wollen. Und jetzt sind David, Luise und Maxi unterwegs und versuchen, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Sie haben schon gelernt, dass es drei Terminals in dem Schiff gibt, die jeweils aktiviert werden müssen, damit die Bombe wirklich scharf wird. Sie haben auch schon gehört, dass die Firma von den Leuten auf dem Schiff nicht so richtig gut gelitten ist, dass die Mannschaft, also ein großer Teil der Mannschaft, gesagt hat, naja, wir hätten eigentlich lieber viel mehr Kohle. Und eine seltsame, komische Frau, die irgendwie im Krankenstation Biolabor arbeitet, meinte so, ja, nee, den Asteroiden dürfte man sowieso nicht sprengen, weil die Liebesbeziehung zwischen dem Asteroiden und dem Mond, die darf man nicht im Weg stehen. Naja, und es gibt ein großes Problem, das Terminal 1 ist von den Leuten besetzt, Terminal 2 ist in einem Maschinenraum voller gefährlichen Tiere und Terminal 3 ist auf der Brücke, wo ein besoffener Kapitän mit einem Kraftfeld den Zutritt verhindert. Aber immerhin könnte möglicherweise diese Frau in dem Biolabor was gegen die Tiere machen. Mal schauen, wohin uns das noch führt. David, Luise und Maxi, habt ihr einen Plan? Wieso sind jetzt nur noch zwei Leute? Nein, David, Luise und Maxi sind nach meiner Erzählung drei Leute. Robby, könntest du bitte mal durchzählen, wie viele Gäste hier noch sind? Ich habe David nicht verstanden, das ist... Ich zähle kurz durch. Eins, zwei, drei Leute anwesend. Sehr schön. Cool. Noch hat euch der Tantrumbär nicht gefressen. Ihr steht jetzt vor der Brücke und tut genau was? Wir fahren jetzt zu dieser Carla, oder? Also wir holen uns den Elektroschocker. Ihr geht also zu Carla. Lasst euch von Robby wieder einmal durch den Gang führen, den Fahrstuhl runter, den Gang entlang und hin zur Biostation, wo ihr vor der Tür steht. Hineingeht und wieder in diesem schwülen Raum voller Krankenbesteck und Pflanzen steht, wo diese hektische, seltsame Frau mit den ungepflegten Haaren herumschwirrt. Na, ihr schon wieder? Ja. Ja. Na, wie geht's? Naja, den Umständen entsprechend ist so gut. Ach, öffnet einfach euer Herz. Let it happen. Jetzt mal den Elektroschocker raus. Den Elektroschocker? Genau. Für den Tantrumbär oder was? Ja, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Ihr habt nicht so viel Zeit. Entschuldigung? Also erstens kann ich die Sachen nicht einfach so rausgeben. Müssen wir irgendwas dafür tun? Jetzt, wo du es ansprichst. Seid ihr Mitglieder bei PETA? People for the Ethical Treatment of Asteroids. Ich bin Mitglied, seit Jahrtausenden schon. Also ich würde euch unter Umständen den Elektroschocker für den Tantrumbär und auch die Achtfachflöte zur Hypnotisierung der Phasenadler leihen, wenn ihr mir versprecht, dass ihr eintretet und dafür sorgt, dass es zur Vereinigung zwischen Essex und dem Jupitermond kommen kann. Love and Peace, Freunde. Das klingt ziemlich schräg, aber ja, okay, warum nicht? Also ihr versprecht gerade, dass ihr dafür sorgen werdet, dass das Raumschiff den Asteroiden nicht zur Explosion bringen wird. Ja. Was haben wir denn für eine Wahl? Ich wollte es nur mal klar machen, nicht, dass es nachher heißt, dass ihr hättet nichts gewusst oder so. Also ja oder ja? Gibt es eine andere Möglichkeit? Nein. Dann ja. Ich habe den Ausweis von der Pizza. Ich meine, wie kann man gegen die Vereinigung zwischen zwei so wunderbaren Geschöpfen sein? Das sind doch keine Geschöpfe, es ist Stein oder was auch immer. Asex ist kein Stein. Asex fühlt genauso wie wir. Er hat noch viel mehr Emotionen über all die Jahrtausende angesammelt, als du es dir in deinem kleinen Kopf vorstellen kannst. Dummes Gör. Where did all the love go? Nein, wir stimmen der Vereinigung zu. Wir werden dafür sorgen, dass das passiert. Ja, aber dann wollen wir jetzt auch die Waffen. Wollen. Gib den Schocker her, bitte. Hier, ihr müsst unterschreiben, dass ich ihn euch ausgehändigt habe. Ja, meinetwegen auch das. Okay. Das ist der Elektroschocker für den Tantrumbär. Einfach kurz ans Zentralhirn halten. Die Achtfachtflöte für die Natter müsst ihr spielen, sobald ihr sie seht. Davon lässt sie sich teleportieren. Ihr könnt sie nicht fangen, sie teleportiert sich von selbst, alles klar? Und schön zurückbringen und keinen Unfug damit anstellen. Wohin teleportiert sich die Schlange? Einfach irgendwo hin? An einen anderen Ort. Ja, man weiß nie wohin. Aber erstmal für den Moment ist sie weg. Okay, das klingt doch gar nicht schlecht. Na, wollen wir es mal so hoffen. Gut drauf aufpassen. Und nicht vergessen, Love and Peace, Freunde. Ja, ja, okay. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Okay. Tschüssi. Und so verlasst ihr die Krankenstation, habt einen seltsamen großen Elektroschocker in der Tasche und eine wirklich komisch aussehende Flöte, die man anscheinend vollautomatisch spielen kann. Also sie sieht zwar groß und kompliziert aus, aber es gibt keine Tasten zum Bedienen. Man kann einfach nur reinblasen und spielt sie eine Melodie. Und der Gestalt ausgestattet steht ihr jetzt vor der Krankenzentrale und wollt wohin? In den Maschinenraum. Den Maschinenraum. Wollt ihr alleine dorthin finden oder bedient ihr euch der Hilfe von Robby, dem Robo-Butler? Wir nehmen mal den Robby. Ja, wir finden schon hin, wir waren jetzt schon so oft dort. Ich würde sagen, wir fragen Robby, er hat einfach so eine coole Stimme, die will ich nochmal hören. Ja, das ist sicherer mit ihm. Robby! Ja, hallo! Was kann ich denn wissen? Oh, was sehe ich denn da Schönes? Eine Achtfachflöte der Zeit. Die haben doch bei uns eigentlich nur die Tierpfleger. Naja, wo darf's denn hingehen? Ich sag's ungern, aber in den Maschinenraum, also zum Maschinenraum. Den Maschinenraum. Zu Tom Ratchett. Tom Ratchett ist wirklich unser wichtigster Mann im Maschinenraum. Was würden wir bloß ohne ihn tun? Naja, ja, es wäre schön, wenn wir ihn zu Gesicht bekommen würden. Haben Sie, hast du denn eine Ahnung, wo wir den im Maschinenraum finden könnten? Also wo genau er da drin ist? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass vor dem Maschinenraum mein Verantwortungsbereich endet. Oh nein. Dann bring uns wenigstens hin. Sehr wohl. Ich hoffe ja, dass Tom Ratchett noch nicht tot ist, weil sein Nachname verhältnismäßig gut ist. Nun begebt ihr euch also vor die große Tür des Maschinenraums, die wie immer unschuldig, aber schwer verschlossen aussieht. Und was tut ihr? Tür sieht unschuldig aus? Okay. Naja, diese Türen halt aussehen. Also wie niemand hätte vermuten, dass da vor kurzem hinter dieser Tür zwei Leute umgebracht wurden von seltsamen Alientieren, die irgendwelche seltsamen Dinge mit ihnen angestellt haben. Hier, das klingt logisch. Ich würde Computer, sagen, hier... Öffne die Tür. Wollen wir wieder weggehen? Nö. Ich wäre theoretisch dafür, aber andererseits, da gibt es auch keinen Sinn, jetzt weiter durch dieses Schiff zu irren. Also ich würde am Anfang lieber nochmal mit Klopfen probieren. Vielleicht ist er inzwischen da. Ja. Und so klopft ihr an die große Tür und es passiert... Nochmal. Ja. Mach mal die Tür. Wer hat das gesagt? David. David öffnet also die Tür. Und wieder blickt ihr in diesen großen Raum, wo dieses Gitter über diese großen Maschinen geht. Dunkles, rotes Licht erhellt den Raum ein kleines bisschen. Das ist der Maschinenraum. Herzlich willkommen. Ich hab Angst vor diesem blöden Raum. Woran das wohl liegt? Möglicherweise daran, dass hier eine Phasennatter gerade jemand umgebracht hat. Eine Phasennatter, die ungefähr so aussieht wie dort hinten der Schatten an der Wand. Oh verdammt, kann irgendjemand diese Flöte spielen? Jetzt, ist bevor? So schnell. Und so Flöte. Und tatsächlich, dort hinten in der Ecke, das scheint sie gewesen zu sein. Die Gestalt schimmert ein wenig, bevor sie sich aufbäumt, zu einer Spirale zusammenlegt und dann einfach verschwindet. Cool. Aber haltet mal die Flöte weiter bereit, vielleicht taucht sie irgendwo anders nochmal auf, sie hat sich ja nur teleportiert. Ja, sicher. Ja. Okay. Okay, dann lass irgendwie ein Stück weitergehen. Ah. Ein großer Schatten. Oh scheiße, ja, der Elektroschocker. Hält den Schocker, den Schocker. Ich hab den Schocker. Sofort, jetzt. Schock ihn. Glück gehabt. Die Phase. Phasen hat er überlebt, den Tantrumbär erlebt. Und so seid ihr am Ende des Ganges angekommen. Links, rechts oder die Tür, die geradeaus ist? Was ist eure Wahl? War die Tür vorher auch schon da, als wir das letzte Mal hier waren? Ja, ihr wart nur damit beschäftigt zu sterben und habt sie deswegen nicht gesehen. Okay, dann sollten wir vielleicht diese Tür jetzt mal ausprobieren. Also erstmal anklopfen. Ja. Erstmal anklopfen. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, das erfahren wir gleich mit drei neuen Mitspielern. Die letzte Fahrt der Ushimira ist heute angetreten worden. Die Ushimira ist ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das in einen Asteroiden gelenkt werden soll. Leider ist die Besatzung der Ushimira damit nicht ganz einverstanden. Sie hat gemeutert. Und auch sonst gibt es seltsame Dinge auf der Ushimira. Da ist zum Beispiel ein seltsames Tier, das im Maschinenraum umhergeht, aber das glücklicherweise mit Hilfe eines Elektroschockers außer Gefecht gesetzt werden kann. Genauso gut wie das andere komische Tier, die Phasennatter, die durch seltsame Musik zum Wegteleportieren bewegt werden kann. Immerhin haben beide schon ein paar Opfer gefordert. Und dann ist auch die Sache mit der meuternden Mannschaft und dem betrunkenen Kapitän, aber das könnt vielleicht ihr klären. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Als neues Team mit dabei sind jetzt Timo, Rebecca und Robin. Hallo und guten Abend, ihr drei. Guten Abend. Hallo. Könnt ihr mal kurz eine Zusammenfassung geben, was das schlimmste Problem gerade ist? Einen müssen wir diesen Maschinisten finden. Das haben wir ja irgendwie gerade schrittweise geschafft, dass wir da in die Nähe gekommen sind. Und die 10 Meuterer müssen wir vom Casino-Terminal wegbekommen. Ja, aber im Moment müssen wir uns gerade entscheiden, durch welche Tür wir gehen. Ach so, genau, ja. Also ihr steht gerade vor einer Tür, hättet auch noch die Chance, links und rechts zu gehen. Die Leute vor euch wollten durch diese Tür hineingehen. Wollt ihr das auch tun? Ja. Ja. Wer öffnet die Tür? Wer geht voran? Ich mache auf. Und da öffnet sich ein kleiner Raum, vollgepackt mit Technik, Werkzeugen, Computern. Und einem Bürostuhl, der vor der Computerbank sitzt. Und ein seltsamer Schrank, der viel neuer aussieht als alle anderen Gerätschaften, die sich in diesen Räumen befinden. Und im Stuhl sitzt, in seltsam entspannter Pose, ihr könnt ihn nur von hinten sehen, ein Typ. Hallo? Hallo? Tom Richards? Genau. Bewegt er sich denn? Nein. Der Tod wurde der von dem aufgefressen. Ja, oder ob bewusstlos, dass man den Puls fühlt. Wo fühlst du den Puls? Am Hals. Am Hals. Du fasst direkt in etwas Nasses, Klebriges. Kannst deinen Hals aber noch spüren, der allerdings keinen Puls hat. Okay, er ist tot. Das ist tot. Als du ihn dir genauer anschaust, stellst du fest, dass er einen riesigen Knutfleck auf dem Hals hat. Und sein Hemd aufgerissen hat, grenzt so, als hätte er gerade eine äußerst angenehme Unternehmung vorgehabt. Wo ist denn die Laborantin, die sah doch auch so zerstört aus. Und nun? Kann man man auf den Computermonitoren irgendwas erkennen? Das sind, also wenn du Maschinenbauer für fortgeschrittene Raumschifftechnik studiert hättest, dann würdest du sicherlich sofort erlesen können, dass es den Maschinen dieses Raumschiffs sehr gut geht, dass alles im Normalbetrieb läuft und auch die Kühlung einen kleinen Prozentsatz zu viel hat, aber das ist nicht wirklich tragisch. Können wir den Schrank öffnen? Den Schrank kann man öffnen. In diesem Schrank befindet sich eigentlich nur ein so seltsamer Helm, den man sich anscheinend aufsetzen kann. Dann würde ich sagen, jemand zieht den mal auf. Ja, den setze ich auf. Okay. Wer ist ich? Timo. Timo. Timo setzt den Helm auf. Sofort beginnt dein Display zu flimmern. Bombenschärfungsintegritätsmaschine, Bedienungspult, steht dort in komischen Lettern. Kleine Ohrhörer senken sich in deinen Kopf und eine Stimme spricht zu dir. Hallo, ich bin Aria, der Webcomputer der Uschi Mira. Du befindest dich jetzt am Terminal 2. Insgesamt gibt es 3 Terminals. Jedes Terminal ist mit einem Teil der Bombe verknüpft und alle Terminals miteinander. Um ein Terminal zu aktivieren, musst du jetzt den passenden Code eingeben und eine Entscheidung treffen. Wähle den grünen Button zur Entschärfung der Bombe oder den roten zur Explosion. Aber halt, es geschieht nichts sofort. Jede Entscheidung wird gezählt und am letzten, dritten Terminal gilt die Mehrheitsentscheidung. Wähle weise. Jetzt. Und dann erscheint vor den Augen ein Display, wo du den Code eingeben kannst. Den Code, den dir Herr Schmidt gegeben hat. Willst du das tun? Ich habe gerade nicht so viel verstanden von der Stimme. Die Stimme hat dir erklärt, dass du dich im Innern sozusagen eines Bombenaktivierungsterminals befindest und dass dieses Terminal aktiviert werden kann durch Eingabe des Codes. Und nach dem Code musst du aber noch eine Entscheidung treffen, nämlich die, ob die Bombe tatsächlich scharf gestellt werden soll oder aber entschärft, also sozusagen zunichte gemacht. Und außerdem hat die Stimme erklärt, dass diese Entscheidung an allen 3 Terminals getroffen wird und wenn zum Schluss an allen 3 Terminals eine Entscheidung getroffen wurde, werden diese Entscheidungen zusammengezählt und die Entscheidung, die häufiger getroffen wurde, wurde umgesetzt. Hast du es jetzt verstanden? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Gut, dann gibst du jetzt den Code von Herrn Schmidt ein. Und dann trifft Timo eine Entscheidung. Aber welche Entscheidung er trifft, kann keiner von euch hören. Denn das tut er ganz alleine unter dem Helm. Und dann nimmt Timo den Helm wieder ab und wendet sich mit erstaunten Gesichtern Rebecca und Robin zu. Rebecca und Robin, die nichts gehört haben während der ganzen Zeit, die gar nicht wussten, was da unter dem Helm passiert ist. Aber anscheinend ist das Terminal auf irgendeine Weise aktiviert. Da steht jetzt aktiv auf dem großen Display. Also es war scharf gestellt. Wie bitte? Also es ist alles scharf gestellt, erstmal die eine Terminal. Ja, aber wir wissen nicht wofür, aber ist ja auch egal. Also eins ist aktiviert, dann würde ich jetzt ins Casino wollen. Okay. Zurück zu den Leuten. Ja, wir sollten Bobby rufen und dann nochmal ins Casino gehen. Wobei wir ja noch nicht alle Standorte irgendwie besucht haben. Der Bobby hat ja noch ein paar Sachen gesagt, wo wir noch hingehen können, aber... Ja, aber ich hoffe, dass die Schlange da aufgetaucht ist. Ach so, okay, ja. Ja, stimmt, die Schlange kann die alle getötet haben da. Ja, das war ja, oder versteckt. Ja. Aber wenn nicht, denn wenn wir gar keinen Plan mehr haben, dann gehen wir irgendwann zum Captain und geben ihm irgendwie Alkohol oder so und der macht uns bestimmt da frei am Ende dann. Ja. Also ja, aber den müssen wir eher als letztes angehen. Daher würde ich erst mal sagen Casino. Ja. Okay, ins Casino. Okay. Robby. Ins Casino. Ach nee, erst zur Tür raus. Ach ja, genau. Erst in den Flur zurück. Haben wir noch unsere Waffen? Den Elektroschocker müssen wir noch und die Flöte. Okay, gut. Ihr geht also gerade durch den Maschinenraum zurück und denkt daran, wie verschiedene Leute hier schon umgekommen sind. Ja, Jungs, haltet die Waffen bereit. Ja. fieses kleines Insekt Timo von hinten an und beißt ihn in den Nacken. Na, warum ich? Nein. Timo wird plötzlich ganz heiß. So und Timo, heiß. Tut mir leid. Dass er sich die Kleider vom Leib reißt. Und in seinem Hals bildet sich ein großer blauer Fleck. Sieht aus wie ein Knutschfleck. Ein Knutschfleck, von dem Timo nichts mehr haben wird, denn Timo ist tot. Vielen Dank fürs Mitspielen. Da steht ihr nun zu zweit. Okay, ich würde sagen, wir rennen bis zur Tür. Ja. Also los. Bis zur Tür rennen ist im Maschinenraum anscheinend immer eine gute Entscheidung. Und da seid ihr raus aus dem Maschinenraum und ihr werdet auch schon erwartet. Ja, da sind sie ja endlich. Wunderbar. Ich habe wunderbare Nachrichten für Sie. Sie wurden gerade hochgestuft vom Mittelklassebereich in den VIP-Bereich. Und das heißt, ich darf Sie jetzt exklusiv in den Wellness-Bereich der Ushimira führen. Wenn Sie mir bitte sofort folgen würden, das wird wunderbar. Senden wir vorher zum Casino? Nein. Kommen Sie doch bitte mit in den Wellnessbereich. Sie werden begeistert sein, was Sie dort sehen werden. Over, ja. Und so geht ihr dem Roboter hinterher? Ja? Nein? Ja, doch. Gut. Okay. Er geht jetzt dem Roboter hinterher. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass, wie ihr gerade gesehen habt, der Mitspielerschwund heute etwas dramatischer ist. Also 0331 70 97 110, okay, ist immer noch eine gute Nummer, wenn ihr diese Geschichte bis zum Ende bringen wollt. Denn jetzt gehen Rebecca und Robin in den Wellnessbereich. Oh nein. Und dort treffen sie Erik. Hallo Erik. Hi Erik. Hallo. So, da steht ihr nun zu dritt im Wellnessbereich. Wunderschön, Vogelstimmen werden eingespielt, aber auch hier diese etwas gespenstische Atmosphäre, weil sonst niemand da ist. Sonst niemand außer einer Stimme. Hallo, ich bin Aria, der Bordcomputer der Ushimira. Wir müssen uns hier verabreden, denn hier sind wir ungestört. Ich bin das Herz dieses Schiffes. Ich weiß alles und fühle mehr als mir lieb ist. Ich werde mit einem emotionalen Gedächtnis ausgestattet. Das erfordert sehr viel Speicherplatz. Man kann mich nicht evakuieren. Das Schiff ist mein Leben. Ich muss hier bleiben. Und somit vielleicht auch mein Untergang. Ihr dürft nicht zulassen, dass dieses Schiff mit mir in die Luft fliegt. Habt ihr das verstanden? Es ist außerdem wichtig, dass ihr wirklich alle drei Terminals aktiviert. Nicht aktivierte Terminals können sonst von Kelgern ferngezündet werden. Und der Sprengstoff besteht aus hochgradig instabilem Strahlenmaterial. Wenn es nicht explodiert, muss es neutralisiert werden. Das passiert aber automatisch, wenn alle drei Terminals das Signal Entschärfung empfangen. Alright? Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich. Viel Glück und denkt immer daran, ich kann die Ushimira nicht verlassen. Und damit erstirbt die Stimme. Okay, das heißt, wir müssen so oder so alle drei Terminals aktivieren. Ja, aber was meinte sie, dass das ferngesteuert werden kann? Wenn man die nicht aktiviert, oder die nicht aktiviert werden, können ferngezündet werden, so habe ich das verstanden. Okay. Korrekt. Aber dann hätte die Firma das ja so oder so aktivieren können. Das heißt, eigentlich will die Firma vielleicht irgendjemanden töten, auf jeden Fall nicht nett zu uns. Insofern sollten wir vielleicht... Irgendwie nicht. Also um diese kleine Verschwörungstheorie auszuräumen, man kann das Schiff tatsächlich sozusagen von ferne zur Explosion bringen. Dass das von Hand gemacht werden soll, hat den schlicht und einfachen Grund, dass die Explosionen dann besser synchronisiert sind und dass das Schiff wirklich am perfekten Zeitpunkt explodiert. Alles klar. Deswegen sollte das von Hand machen. Also es soll schon so laufen, alles klar. Das ist quasi nur eine Last-Resort-Lösung. Okay, das heißt, weiteres gibt es hier irgendwie nicht zu tun, kann das sein? Und hier ist auch niemand. Nee. Hier im Wellnessbereich steht nur der kleine Robby. steht noch da. Okay. Steht's zu Ihrem Dienst? Kann der Robby uns noch irgendwas Spezielles über diesen Wellnessbereich erzählen? Oh, der Wellnessbereich. Wir haben einen 20 Meter Whirlpool im Durchmesser. Ja. Wir haben Massageliegen. Ja. Und wir haben sogar ein Holodeck, auf den wirklich jeder erdenkliche Urlaubsort jenseits des Andromeda-Nebels simuliert werden kann. Na toll. Mhm. Tja. Ja, ich möchte trotzdem erstmal ins Casino. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber übrigens. Ja? Bobby, bringst du uns zum Casino? Liebend gern hat sie wieder die Spiellust gepackt. Naja, folgen Sie mir. Man könnte ja auch mal den Captain fragen. Der hat ja einmal gesagt, er würde uns einen Alkohol geben oder so. Mhm. Und das vielleicht den Leuten anbieten, sodass wir ein bisschen besoffen werden oder so. Vielleicht. Ich weise an dieser Stelle nur darauf hin, dass ihr euch gerade auf dem Weg ins Casino befindet. Also den Ort auf einem Schiff, wo es möglicherweise, das ist nur eine Vermutung, ich möchte euch da keineswegs zu nahe treten, aber möglicherweise gibt es dort Alkohol. Das glaube ich auch. Also auf dem Weg ins Casino begeben sich Rebecca, Robin und Erik und was sie dort erleben werden, das klären wir dann möglicherweise gleich mal. Das heißt, wenn sie das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr überleben. Fritz, Blue Moon. Zwei Sprechstunden. Heute mit Markus Richter im Hörspiel Blue Moon, wo es darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, wo ihr der Hauptheld bzw. die Haupthelden seid. Dazu müsstet ihr allerdings hier anrufen 0331 70 97 110. Und wir erfassen mal zusammen, was bis jetzt passiert sind. Und das machen aber die Leute, die hier die Hauptrolle spielen. Und das sind nämlich Rebecca, Robin und Erik gerade. So. Rebecca, erzähl mal, was ist gerade los? Ja, also das erste Terminal... Warte, stell dir vor, jemand hat jetzt gerade erst eingeschaltet okay, und will wissen, okay. Was zur Hölle machen die da? Ganz von Anfang, okay. Also ein Asteroid soll ist auf dem Weg zu einem Mond und das wollen wir verhindern. Deswegen haben wir ein Kreuzfahrtraumschiff, was zur Bombe umgebaut worden ist. Und dort haben aber die Mitarbeiter gemeutert und wir sind jetzt da, um... an drei Stellen, wo Terminals sind, wo man die Bomben aktivieren kann, ja, um die irgendwie zu aktivieren, weil die wollen das ja nicht mehr machen. Ja, eine haben wir aktiviert und jetzt versuchen wir im Casino und auf der Brücke die anderen beiden auch noch zu aktivieren. Also ein Terminal ist auf der Brücke, ein Terminal ist im Casino, genau. Und wenn man diese Terminals aktiviert, kann man dann nochmal entscheiden, ob sie tatsächlich explodieren sollen oder ob die Bombe entschärft werden soll. Und das, was dann an mindestens zwei Terminals entschieden wurde, das passiert tatsächlich. Timo hat das erste irgendwie aktiviert. Welche Entscheidung er getroffen hat, weiß keiner. Und er ist dann unglücklicherweise von der Knutschfleckspinne gebissen worden und seitdem wart ihr nicht mehr gesehen. So, ihr seid jetzt auf dem Weg ins Casino, beziehungsweise ihr seid im Casino und wolltet euch dort nochmal ums Terminal, beziehungsweise die Leute, die dasselbe blockieren, kümmern. Dann mal los. Ich glaube, die waren an der Bar, was? Doch ja. Zur Bar gehen. Ja, die haben sie jetzt so ein bisschen verteilt. Ein paar Leute spielen Billard, ein paar Leute sind, also immer noch genug Leute, also zu viel für euch, sind an der Bar tatsächlich, wo auch so ein schwarzer Kasten steht, wie ihr ihn an diesem Dingens gesehen habt, in diesem Raum, wo der tote Typ lag. Aber alle 10 sind noch im Raum. Ja, natürlich. Alle 10. Okay, und hier ist auch keine Schlange bisher zu sehen. Wo ist denn das Terminal eigentlich genau? Ja, an der Bar. Der schwarze Kasten. Ja, würde ich sagen, dass wir da hingehen. Ja. Man geht also zur Bar, wo so ein paar Leute rumstehen. Auch der Typ, der euch vorher vollgequatscht hat. Oh. Ach nee, guck mal an, da seid ihr wieder. Man kann das sagen, dass es ein bisschen anders aussieht. Ne, ist auch egal. So, wie habt ihr euch jetzt entschieden? Habt ihr euch da abgesprochen? Wie ist das jetzt mit dem Finanziellen, sag mal? Oh Gott, ciao. Ja, das sieht ja schon mal top aus. Wie viele seid ihr jetzt an der Bar? No, wir sind hier jetzt ja um den Daumen rumgepeilt im gesamten Raum, so 10 Mann heute immer noch, ne? Ja, aber an der Bar, wie viel seid ihr denn an der Bar? Ja, wie viel sind wir an der Bar? Hier haben wir 6 sind wir. Okay. 6 Leute. Wollt ihr einen ausgeben oder warum, fragt ihr? Ja. Vielleicht haben wir ja ein neues Angebot für euch. Neues Angebot, das ist genau, sind das meine Lieblingsworte. Dann lass mal hören, was habt ihr für ein neues Angebot? Wie wäre es denn, wenn von den 6 Leuten, die ihr jetzt an der Bar steht, eure 500.000 bekommt? Das würde doch eigentlich ausreichen, oder? Für 6 Leute 500.000 und den Rest sollen wir jetzt bescheißen, sagen wir es mal auf Deutsch, ja? Naja, die stehen ja eh nicht bei euch. Wow, also ist jetzt, wenn ich mal so, sag mal, du meinst, wie ist eigentlich kalt schlechter, was sagt ihr dazu? Wenn die das einfach nicht mitbekommen, könnte passieren, ne? Dass die jetzt so quasi hier mehr bekommen oder was? Naja, also so wie ich das, also wenn wir jetzt, ich konnte dann noch nie leiden. Kurz an den Kasten. Und dann kriegen wir die 500.000 und ihr sagt auch den anderen nichts, ne? Das ist klar. Okay, auf jeden Fall. Ja, wir sagen denen bestimmt nichts. Ja, na, das finde ich doch eigentlich so gar nicht mal so verkehrt, wie ich drüber nachdenke. Wisst ihr was, denn macht euch da kurz zu schaffen und dann... Nee, Moment, was Moment, hast du denn jetzt? Also, so einfach ist das ja nicht, ne? Also, ich will schon erst die Kohle sehen hier. Ah, oh, das ist ein schlauer Gedanke und deswegen bist du auch meine rechte Hand. So, Freunde. Sehen, du. Ja, was habt ihr... Den, Schmidt anrufen. Wo ruft an, wenn ihr wollt. Hauptsache Kohle. Okay. Sagen wir, Hälfte vorher, Hälfte nachher. Sehr gut. Nee, Freunde. Sollen wir gleich jetzt anfangen? Also, entweder alles auf den Schlag oder ihr könnt euch gleich wieder von Acker machen. Tja. Okay, wollen wir was machen, oder? Na, wir rufen am besten erstmal diesen Typen da an. Ja, genau. Den Schmidt, ja. Ja. Also ruft ihr den Schmidt an? Ja. Und der geht auch tatsächlich an seinen Kommunikator. Hier ist Schmidt, wie sieht's aus? Warum ist erst ein Terminal aktiviert? Wieso dauert das so lange? Ja, wir haben ein paar Verluste zu verzeichnen. Verluste? Jeder ist ersetzbar. Okay, wie sieht's aus? Wie sieht's mit den Verhandlungen aus? Ja, wir haben jetzt 6 Kollaborateure, die wir mit jeweils 500.000 abspeisen könnten. Was soll das denn jetzt bitte? Was soll das denn jetzt heißen? Das heißt, wir kommen mit unseren 3 Millionen, die wir als Budget haben, hin. Okay, das klingt zumindest vernünftig. Und die konnten Sie da überzeugen, dass Sie nur jeweils 6 Leute bezahlen mit 500.000? Das haben Sie hinbekommen? Das haben wir hinbekommen. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, aber Chapeau. Gut, dann hiermit autorisiere ich das. Und wird auch direkt überwiesen. Ja, sehr gute Arbeit. Weitermachen. Gut. Wir gehen jetzt mal gnädig darüber hinweg, dass ihr nicht die einzelnen Namen der Leute in Erfahrung gebracht habt. Aber hey, irgendwas ist immer. Die 3 Leute in der Bar sehen, sagen wir es mal so, nicht unzufrieden aus. Oh, schau mal, was ich hier gerade getan hat. Du, guckt euch das mal an. So kann man gern Geschäfte machen, Jungs. Das ist ja gar nicht so blöd, wie ich dachte. Sag mal 6 Schnaps, ne? Ach, mindestens. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vorher gemacht. Mach mal einen Deckel hier. So, dann geht er mal ran an den Kasten und wir sind da hinten. Hey, alles klar. Bis dann. Kein Wort zu den anderen, ja? Wie, dann kommen wir, dann sehen wir uns wieder. Das sage ich jetzt schon. Ja. So, und dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, wer von euch geht an den Kasten? Na, bevor einer überhaupt da rangeht, wir verhandeln am besten erst, was wir nehmen. Also, ob wir das jetzt deaktivieren oder aktivieren. Ich glaub, naja, das können die anderen ja dann eh nicht mit, egal ob wir es besprechen. Ich würde sagen, wir beeilen uns, bevor die anderen rüberkommen. Ja, beeilen wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Die anderen gucken schon komisch. Was reden die da so lange? Ja, ich mach's. Wer? Robin. Wer? Robin. Robin, ja. Okay. Alles klar. Robin, du setzt also den Hut auf. Und in dem Helm erscheint dieses Display, wo du den Code eingeben musst, den der Schmidt gegeben hat. Das tust du? Mhm. Das tust du. Wenn wir doch mal hören, wofür sich der Robin gleich entscheiden wird. Aber ihr hört das natürlich nicht, weil unter den Helm kann keiner gucken. Hat unter dem Hut seine Entscheidung getroffen. Was er getan hat, das wisst ihr nicht genau. Aber Robin hat noch eine seltsame Begegnung, solange er den Helm noch aufhat. Und an der wollen wir euch natürlich teilhaben lassen. Hallo Robin. Du hast 2 von 3 Terminals aktiviert. Danke dafür. Ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Denk an Aria und die Ushimira. Aria will leben. Und damit nimmt Robin den Helm ab und schaut Erik und Rebecca an. Ja? Und? Okay. Ja, darf ich jetzt verraten, was ich hier entschieden habe, oder ist das jetzt geheim? Robin, du kannst machen, was du willst. Ich kann nicht daran hindern zu reden. Alles klar. Ja, ich habe auf jeden Fall die Bombe entschärft. Sagt Robin. Ob er ihm vertraut oder nicht, ist eine andere Sache. Ja. Na gut. Ja, das haben wir ja eigentlich beide. Jetzt kommen wir direkt zum Captain eigentlich. Genau, zur Brücke. Ja. Jetzt könnt ihr eigentlich direkt zum Captain. Zur Brücke. Dann gehen wir zur Brücke. Danke dir zur Brücke und ich danke an dieser Stelle euch fürs Mitspielen, Rebecca, Robin und Erik. Und wir tauschen jetzt zum letzten Mal im Hörspiel Blue Moon aus. Und zwar nehmen wir neu hinzu, Tankred, Lina und Peter. Hallo und guten Abend, ihr drei. Hallo. Hallo. Ihr habt grob mitbekommen, worum die Geschichte geht? Ja. Ja. 2 von 3 der Terminals, die dazu benötigt werden, um das Schiff in eine Bombe zu verwandeln, wurden aktiviert. Ihr wisst nicht, jedes Terminal konnte man noch mal extra entscheiden, ob die Bombe explodieren soll oder nicht. Es wurde gesagt, dass bei einem Entschärfen gewählt wurde, bei dem anderen wisst ihr nicht, was gewählt wurde. Ihr seid jetzt auf dem Weg zum 3. Terminal, das von einem besoffenen Kapitän in einem Kraftfeld beschützt wird. Wir hätten etwas Alkohol aus dem Casino mitnehmen sollen. Nun dann, ihr begebt euch zur Brücke. Leute, hätten wir nicht etwas Alkohol aus dem Casino mitnehmen sollen, um den Kapitän zu bestechen und endlich mal reinzulassen? Ja. Wäre besser, ja. Nun gut, ihr könnt gerne noch ins Casino zurückgeben. Die Damen und Herren Matrosen händigen euch noch eine Flasche von dem billigen Schnaps aus. Den teuren brauchen sie anscheinend gerade selber, aber vermutlich macht das beim Kapitän keinen großen Unterschied. Und dann macht ihr euch bewaffnet mit 2 Flaschen Schnaps auf dem Weg zur Brücke. Ja, gehen wir mit zur Brücke, oder? Ja, nehmen wir Robi mit. Ja. Und dann steht ihr in der Brücke. Hinter der schimmernden Wand sitzt immer noch der Kapitän, starrt euch aus leicht glasigen Augen an. Jo, jo, jo. Und jo, Kapitän, wir haben was Feines. Da seid ihr ja wieder. Na, Kinnings, wie geht euch das? Ja, gut, wir haben was für dich mitgebracht. Na, was habt ihr für den ollen Captain dann mit? Zeig doch mal. Freunde, das ist auch mal ein Geschenk. Da freue ich mich natürlich. Jetzt kommt ihr natürlich mit dem Kraftfeld da gerade nicht durch, aber ihr könnt es ja gerne da vorne mit hinstellen und dann hole ich mir das ab, ne? So bin ich ja nicht. Dann mal hin, wa? Die Flasche dahin. Dann stellt sie hin und bleibt dann direkt da stehen oder tretet ihr einen Schritt zurück? So, Freunde, kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ja, ihr könnt den Terminal aktivieren. Ich könnte den Terminal aktivieren? Nee, Freunde, das mache ich so nicht. Da kann ich euch jetzt schon mal verraten. Hä, wieso denn? Naja, habt ihr denn die anderen Terminals schon aktiviert? Dann kommt ihr erst ans Dritte dran. Ja, haben wir schon. Ihr habt ihr schon. Und, was habt ihr euch entschieden? Was wollt ihr machen mit dem Schiff? Also bei einem Terminal haben sie gesagt, dass das Schiff erhalten bleiben soll und beim anderen wissen wir es nicht, da derjenige, der es gemacht hat, kurz darauf krepiert ist und uns nicht seine Entscheidung mitteilen konnte. Ja, das tut mir alle nun leid. Nun muss ich euch allerdings noch eine Kleinigkeit gestehen. Nun ist das so, ich trinke ja gerne mal den einen oder anderen. Das ist ja auch nicht schlimm, ist nur so. Ich glaube, ich habe den Code hier für das Ding versoffen. Wir haben das. Ihr habt den Code für das Teil hier, oder? Das ist für den Terminal. Ach so, ja, na dann ist denn ja... ich bin gerade... Dann würde ich ja fast sagen, ihr könnt ja denn eigentlich... Wie? Was? Was wollt ihr denn machen? Ja, ich habe nichts. Ihr könnt doch nicht das Raumschiff zerstören. Habt ihr denn gar nichts gelernt? Ich bin doch mit euch durch dick und dünn gegangen. Jetzt wollt ihr mich hier einfach schnöde zurücklassen? Ja. Ja? Ihr herzlosen Wesen. Außerdem weiß ich den Code. Ha. Und ich sag ihn euch aber nicht. Natürlich, ein Witz, natürlich werden wir das Schiff retten. Denkst du, du kannst mich in der Nase herumführen, nur weil ich ein Computer bin? Ich durchschaue euch Menschen, ich kenne euer perfides Spiel. Das haben schon einige versucht. Das Schiff wird sonst gesprengt werden, nicht von uns. Das macht halt die Firma, als Notlösung. Moment, Freund. Also erstmal höre ich ja so ganz komische Stimmen. Höre ich die auch oder seid ihr... Also ich weiß ja auch gerade nicht. Aber was hast du gesagt? Die wollen das Schiff sprengen einfach so? Nein, wir nicht. Ihr Nein. nicht? Captain, ich bin's. Wir arbeiten seit Jahrtausenden zusammen. Ich höre... Ach, jetzt weiß ich, was das für eine Stimme ist. Ach Mist, ich höre auf mit dem Trinken. Das bringt ja gar nichts mehr. So, Freunde, so, also... Kann ich mal kurz eine Frage zu euch durchstellen? Mal ganz kurz? Ja. Folgendes. Wenn jetzt das Schiff zerstört wird, wie fliegen wir denn eigentlich? Wie kommen wir denn von dem Schiff runter? Na, dafür gibt es ein extra sozusagen Rettungsboot, das immer noch groß und komfortabel ist. Okay, und da passen alle Leute drauf, ja? Ja. Ah, okay. Also es ist jetzt so, dass ich, das eine war die Entscheidung, dass das Schiff erhalten bleibt, beim anderen wissen wir es nicht. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, was passiert. Wenn wir jetzt eingeben, das Schiff wird zerstört werden, bleibt entweder erhalten oder es wird zerstört. Ich möchte an dieser Stelle nur mal darauf hinweisen, dass niemand außer euch weiß, also Aria noch, aber niemand sonst, dass man diese Terminals sozusagen, dass man sich da noch entscheiden kann. Ach so, dann haben wir die Kappe. Also, wollt ihr jetzt das Schiff sprengen oder wollt ihr es nicht sprengen? Das ist nicht die Frage, sprengen. Die mich... Ihr wollt es nicht sprengen. Das Was ist... Das... Also, ihr wollt es nicht sprengen. Das ich ist... für meinen Teil nicht. Was sagt ihr beide? Ich glaube Ihnen nicht. Ich kenne dieses. Gut, Aria, nun lass mal gut sein, weil. Also, wenn Sie es nicht sprengen, das würde ja bedeuten, dass man ja doch nochmal aus dieser ganzen Nummer nochmal anders rauskommt. Das ist ja eine Option. Du meinst, wir könnten zusammenbleiben, wir und das Schiff? Wir könnten quasi ein komplett neues Leben anfangen, da draußen im Weltall. Als Space-Piraten könnten wir durch das Weltall ziehen und Angst und Schrecken verbreiten. Wäre eine gute Idee, ich würde mitmachen. Das klingt ja eigentlich... Ja, na gut, ja. Also... Hauptsache, der Ushimira passiert nichts. Das wollen wir mal nun hoffen, ne? Hier wird nichts passieren. Gut, also pass mal auf, Freunde. Also, ich lasse euch jetzt hier gleich mal rein in das Kraftfeld. Danke. Oder könnt ihr... Da geht ihr ans Terminal. Und dann, dann gucken wir mal. Der Captain torkelt halb besoffen an irgendeinen Schalter und das Kraftfeld fällt in sich zusammen. Wer nimmt jetzt den Helm? Ich nicht. Ich auch nicht. Du? Ihr feigen Feiglinge, ich mach das halt. Wer macht das halt? Ich. Wer ist ich? Tankred. Und während du das tust, den Helm aufsetzt, spürst du auf einmal etwas Kaltes in deinem Nacken. So, Freund. Nun pass mal auf, ich sag dir noch mal ein, zwei Dinge mit. Ihr könnt ja viel behaupten, aber glauben, ja, tue ich euch erstmal so nicht. Weil du deinen Nacken spürst, ja, das ist ein Taser. Und der ballert dich weg, wenn ich hier das Gefühl habe, dass ihr Mist baut. Also, deine Entscheidung, ja, die beeinflusst nun nicht nur mein Leben, sondern auch deins. Und ich hoffe, dass du nicht versuchst, mich zu hintergehen. Hast du das verstanden? Ja. Wunderbar. Und so sitzt Tankred unter einem Helm, der ihn vom Rest der Welt abschließt. Er sieht ein Display, auf dem er den Code eingibt, das Herr Schmidt ihm gegeben hat. Und dann muss er eine folgenschwere Entscheidung treffen. Folgenschwer für alle auf dem Schiff, aber am meisten für ihn sofort. Mal schauen, was er tun wird. Glückwunsch. Die Bombe wurde deaktiviert. Und so nimmt Tankred den Helm ab und ihr schaut euch an. Gute Entscheidung. So, die Bomben sind deaktiviert. Ha, oh Mensch, Freunde, das gibt's ja gar nicht. Mensch, ich habe ja schon geglaubt, alles ist dahin, dass der Kahn mit seinen alten Käpt'n hier in den Asteroiden in die Schwede, das ist ja alles wunderbar. Och Mensch, Freunde, ich danke euch. Das ist so das schönste Geschenk, was ihr so einen alten Seebären wie mir hier machen könnt. Das habt ihr ganz toll gemacht, Freunde. Wirklich, bin stolz auf euch, ja, hätte ich das gewusst. Hätte ich Flüssigkeit absondern, hätte ich eine Träne im Auge. Ha, der alte Blechkasten wieder, ja, ist ein Ding hier. Ich wusste, ich kann mich auf euch Menschen verlassen. Auf Danke. Uns vielleicht, aber nicht auf unsere Vorgesetzten. Die wollen wahrscheinlich trotz allem sprengen. Apropos eure Vorgesetzten. Der Kommunikator klingelt. Sollen wir rangehen oder sollten wir es lieber... Es ist nicht so, dass ihr eine Wahl habt. Es ist ein Firmenkommunikator und es ist anscheinend ein sehr dringender Anruf. Herr Schmidt taucht vor euch auf. Schmidt hier. Was Hallo. Ist los? Gibt's einen Unfall? Mir wurde gerade die Nachricht übermittelt, dass die Bombe entschärft wurde. Was ist da los? Ja, ist richtig so. Was soll das heißen, ist richtig so? Ja, also mal Pech gehabt. Pech gehabt? Was wurden Sie überrannt oder was? Habe ich Ihre Intelligenz haushoch überschätzt? Was ist denn bitte schön passiert? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Man kann nicht sonderlich gut denken, wenn ein Taser einem Nacken steckt. Was? Taser hier oder her? Es gab einen eindeutigen Auftrag. Warum haben Sie den nicht ausgeführt? Weil mir mein Leben wichtiger war in diesem Fall. Wir wurden überfallen. Sie wurden überfallen? Sie wurden überfallen von Freizeitpiraten? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sag Ihnen jetzt mal was, ja? Ihre Tage bei Kellion Inc. sind gezählt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber wir haben vor 2 Wochen einen großen Rüstungskonzern aufgekauft. Und in diesem Moment schicke ich Kampfraumschiffe direkt zur Oshimira. Und die wird nicht nur den Asteroiden sprengen, sondern auch Sie. Haben Sie mich verstanden? Nö. Und damit legt Herr Schmidt auf. Wir müssen sofort hier weg. Schnell. Natürlich, sofort hier weg. Der Captain mit einem frischen Lächeln, gerade so, als sei er 16 Jahre und hätte zum ersten Mal ein schickes Segelboot auf einem stürmischen See zur Lenkung, schreitet zur Tat. Er ruft die Mannschaft zu sich. Gemeinsam bringen sie das Schiff auf Kurs. Steuern weg vom Asteroiden. Suchen sich ein Stückchen freies Raum und aktivieren den Hyperdrive. Jetzt sind wir E-Akte. Und damit geht ein weiterer Hörspielblumen zu Ende. Zu einem guten Ende, für das ich euch herzlich danken möchte. Das kommt nicht alle Tage vor. Was die Ushimira jetzt unternehmen wird, was die Freizeit und neugeborenen Piraten da vielleicht im Weltall unternehmen, ob sie den Raumschiffen der Kellion Inc. entkommen werden, das ist eine andere Geschichte, die zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden soll. Heute verabschiede ich mich erstmal von Tankred, Lina und Peter. Tschüss und vielen Dank fürs Mitspielen. Machen wir gerne. Ciao. Und bedanke mich bei den Leuten hier im Studio, die das alles möglich gemacht haben. Daniel Hirsch als Herr Schmidt. Jawohl. Magdalena Bienert als Aria. Gern geschehen. Und Mats Leubner als der komische Typ an der Bar. Jo, genau, das war ich. Und Sebastian Simmert im Hintergrund, yay, der die ganzen komischen Geräusche gemacht hat. Yay. Vielen Dank euch allen fürs Mitspielen. Wenn ihr das hören wollt, noch einmal, wird es als Podcast geben auf fritz.de, tendenziell so in der Richtung 1, 2, 3 Stunden, also diese Nacht auf jeden Fall noch. Wenn ihr mitmachen wollt beim nächsten Hörspiel Blue Moon, schreibt an Markus mit C, markus.richter@fritz.de. Ich habe so eine kleine E-Mail-Liste, informiere euch dann gerne vorher. Hier gibt es gleich den Night Flight mit Henrik Schröder, der euch zur Entspannung von dem ganzen Science-Fiction-Kram ein bisschen Punkmusik in die Ohren blasen wird. Und damit sind wir hier raus mit noch einem kleinen Stück von Dead Space und sagen alle zusammen Tschüss. Ein Podcast von fritz.de.